Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Freitag, der 3.12. Wir sitzen im Phonodrom. Mal wieder. Mal wieder, ja. Und sprechen über das gleiche Thema. Der zweite Versuch. Genau. Wir können es zugeben. Wir haben schon mal diesen Podcast gemacht, aber leider war unsere Karte voll, also die SD-Karte, und wir haben es nicht gemerkt. Genau, wir haben es gemerkt, als wir auf Stopp drücken wollten. Da stand dann da, als ich auf Stopp gedrückt habe, die ganze Zeit nur SD-Karte voll. Und ich denke mir, okay, gut, habe ich auf Stopp gedrückt und die SD-Karte war gerade in diesem Augenblick voll. Das ist ein gutes Timing. Aber als ich dann die SD-Karte rausgeholt habe und habe einmal reingehört und habe festgestellt, da hat es, glaube ich, 13 Minuten aufgenommen von einer eineinhalbstündigen Folge. Ja, das war nicht gut. Da haben wir gedacht, wir fangen nochmal an. Genau, und es war auch dann zu spät und wir hatten keine Lust mehr. Das war dann auch. Nee, das war schon sehr spät. Da haben wir sehr spät angefangen. Ja. Irgendwie, ja, da waren wir vorher noch essen und irgendwie haben wir dann noch lange rumgedoktert an unseren Shownotes. Weil wir erst das Thema noch anders vorbereitet haben. Ja, ach ja, wir hatten erst das falsche Thema vorbereitet. Ja, genau. Und dann. Ja, ja, also das stand unter einem schlechten Stern. Ja, genau. Das muss man sagen. Aber diesmal ist alles besser. Ja. Wir sitzen hier im trockenen Phonodrom. Draußen ist es Winter. Ich habe die Heizung eingeschaltet, aber die braucht jetzt noch etwas, bis sie hochfährt. Ja. Und ja, dann können wir anfangen. Wir sind ja wieder mal mit einer Folge über das Barkonvent dabei. Genau. Über den Barkonvent, das ist auch falsch. Genau, über den Barkonvent. Und jetzt haben wir zum Glück dankenderweise vom letzten Mal noch ein paar Getränke übrig gehabt. Wir haben zum Glück zwei Sets von allem bekommen. Ja. Bis auf das Herb, wo die andere Flasche uns kaputt gegangen ist beim Öffnen. Ja. Und da haben wir jetzt quasi nur zwei von drei. Aber sonst haben wir das gleiche Gedeck wie das letzte Mal. Mhm. Und eigentlich sind wir heute eine Konkurrenz, nee, keine Konkurrenz, eine, ja, der Partner-Podcast von zwei Flaschen trinken Nemo. Weil heute sagen, zwei Nemos trinken Flaschen. Genau. Zwei Flaschen trinken Nemos, genau. Genau, weil wir heute über sowas Limonadenartiges sprechen. Wir sprechen nämlich über Filler. Genau. Filler, das ist natürlich ein seltsamer Terminus, mit dem man eigentlich auch nicht mehr konform gehen kann. Es kommt ja aus dem Fachjargon der Barszene. Der Barszene. Dort sagt man halt, naja, der Alkohol ist das Wichtige und dann füllt man das noch irgendwie auf, eben mit Fillern. Und ich sehe, dass ich jetzt schon wieder die falschen Shownotes habe. Du bist im falschen Podcast heute unterwegs. Ja, genau. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Ja, genau. Und wie gesagt, Filler sind eigentlich heute viel wichtiger geworden. Und vor allen Dingen, wenn wir dann Filler haben, die man auch so genießen kann, dann passt der Name Filler gar nicht mehr. Mhm. Also das ist eigentlich ganz schwierig. Also ist ja sowieso der Trend, vom Alkohol ein bisschen wegzukommen und andere Sachen zu mischen. Ja. Und da kommt den Fillern noch sehr viel mehr Bedeutung zu. Und das ist eigentlich das neue Wichtige an den Cocktails. Genau, also auch Filler oder beziehungsweise Zusätze in Cocktails waren ja schon immer auch sehr wichtig. Man kann ja auch mit einem falschen Pairing auch so ein Getränk komplett zerstören, muss man auch mal sagen. Richtig, ja. Das heißt, wenn man ganz klassisch jetzt Gin und Tonic, ist nicht zu jedem Gin passt der gleiche Tonic. Das heißt, man muss dann auch ein bisschen darauf achten, genau. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, was wir da alles noch bieten können. Ja, speaking of, der erste Filler oder das erste Getränk, was wir heute probieren werden, kommt aus Österreich. Mhm. momentan auch politisch ein hohes Auf und Ab. Ich habe gerade wieder vorhin Deutschlandfunk gehört, da war wieder ja, das nächste Skandalchen wieder in diesem Land. Aber ja, die treten jetzt dann etwas kürzer. Erst gab es kurz und dann treten jetzt alle etwas kürzer. Ja, genau. Genau. Und trotzdem hat sich auch in diesem Land, bilden sich auch tolle Geschichten, wie zum Beispiel der Next Drink. Ja. Und da waren wir auf dem Event als erstes bei den Young Guns. Das heißt, auch da ein neuer Drink auf dem Markt, auf diesem separaten Stand oder separater Bereich, über den wir schon gesprochen haben. Und haben als erstes da die Gründerin gesucht, aber da war erstmal nur jemand, in Anführungszeichen, eine kompetente Dame von der Firma, die zwar gesagt hat, ja, kann man probieren, kann man machen, aber die Lisa, die sitzt oben im Urban Garden. Und da haben wir uns dann auf dem Weg zum Urban Garden gemacht und haben da wirklich einen sehr besonderen Fleck auf diesem Event noch entdeckt. Ja. Und zwar ist es halt, wie der Name schon sagt, ein ja, urbaner Gartenbereich, der war auf so einer Empore in der Halle 18 und der war bepflanzt mit ganz, ganz vielen Kräutern und Blumen, also echte Kräutern und Blumen, und zu diesem Zeitpunkt, wo wir da waren, hat gerade ein Kräuterseminar stattgefunden, wo Leute, ja, andere Leute instruiert haben über verschiedene Kräuter und ja, deren Aromen. Ja. Und dazwischen gab es auch eine große Bar und hinter der Bar stand Lisa. Lisa ist die Gründerin von der Firma Mountain Goat. Und Mountains Goat. Mountains, genau. Ganz wichtig, genau, das ist ganz wichtig. Genau, hier, genau. Und da haben wir von denen ein Produkt kennengelernt, das nennt sich Alpentonic. Und es ist ein Tonic mit den Kräutern der Alpen und zwei besonderen Zusätzen, und zwar mit Cannabis und Melisse. Ja, wobei es eigentlich kein richtiges Tonic ist, genau, weil es kein Chinin enthält. Richtig. Sondern eben durch die Kräuter, die Bitterstoffe zusammenkommen. Genau. Und dadurch schmeckt es ganz anders und dadurch ja, da muss man schon drauf achten. Denn ich glaube, dass Chinin hat eine andere Bitterkeit, die dann auch im Cocktail anders schmeckt. Ja. Also ich habe ja zum Beispiel das Sommergetränk des Jahres kreiert in Vermuto, den Vermut Tonic. Und der schmeckt halt gut, weil dieser Kräutergeschmack eine andere Bitternote hat als die Tonic-Bitternote. Ja. Und jetzt mit dem Tonic, weiß ich nicht, schmeckt vielleicht auch, aber wird dann anders schmecken. Ich glaube es auch, ja. Also ganz, ganz klar. Aber was man wiederum mit dem gut machen könnte, man könnte da Dubonnet, genau, dazu tun. Man, ja. Denn Dubonnet enthält auch wieder Chinin. Ja. Und Dubonnet im normalen Tonic ist jetzt irgendwie sozusagen wie doppelt gemoppelt. Genau. Weil du halt Chinin mit Chinin mischt. Das neutralisiert sich dann sozusagen. Und damit wäre das dann nochmal eine zusätzliche Note. Das müssen wir mal probieren. Ja, ich habe Dubonnet immer zu Hause. Ja, das ist, sollte man auch haben. Ja. Ja, auf jeden Fall ist die Firma Mountains Goat ganz stark drauf bepicht, dass sie auch die Kräuter, die sie verwenden, lokal quasi anbauen und auch bekommen. Also die bauen sie jetzt nicht selbst an, aber sie kriegen sie halt von lokalen Kräutern, Bauern halt aus der Umgebung, und verarbeiten das in ein, ja, ein Tonic-Produkt halt ohne echten Tonic. Ja. Drin ist zum Beispiel Beifuß, Edelraute, Wermutkraut ist auch drin, Stabwurz ist drin und diverse nicht genannter Kräuter. Natürlich wollen sie uns das Rezept natürlich nicht im Detail verraten, aber es, wie gesagt, auch eine Cannabis- und Melisse-Komponente, und zwar behaupten sie selbst, dass sie den legalsten Cannabisweg gewählt haben, und zwar sie haben quasi nur Cannabis-Terpene drin, richtig? Ja, und auf die Terpene kommen wir dann noch später. Genau. Also vielleicht nochmal, ich denke, also wir werden es ja gleich probieren, aber ich denke, den Wermut schmeckt man durch. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich dann diese Wermut-Bitternis. Also für die Leute, die sich da jetzt schon ein bisschen was vorstellen können, welche Richtung das geht, ist es eben doch anders als das Chinin. Ich schenke mal ein und kannst dir gleich mal was zur Dose sagen. Ist ein Premium-Produkt, so viel. Sieht auch sehr edel aus, die Dose. Da komme ich ja gleich drauf. Ich habe dann auch, weil ich das Produkt jetzt nicht in Deutschland finden konnte, habe ich dann Lisa angeschrieben, habe gesagt, Lisa, wir möchten gerne einen Podcast zu dem Thema machen. Und sagt sie, ja, wo ich denn jetzt das Produkt in Berlin bekommen könnte, sagt sie, du, momentan noch gar nicht. Wir liefern momentan nur über unseren Shop nach Berlin, also so vor Ort kann ich es nicht kaufen. Mhm. Und sie war dann ganz freundlich und hat uns dann ein Sample zukommen lassen. Also das ist quasi gesponsert worden, mehr oder weniger. Ja, das muss man dann ja auch offenlegen. Genau, muss normalerweise man zahlen wir alles selbst, ja, um nicht abhängig zu sein. Und hier haben wir jetzt mal was gesponsert. Überhaupt die heutige ganze Sendung ist gesponsert. Ja, sag mal, wir haben alles bekommen auf dem Barkonvent und danach. Genau. Und in dem Paket lag eine kleine Karte dabei, wo drauf steht, sehr geehrter Peter, wir bedanken uns für eure Unterstützung bei der BCB. Wir wünschen einen entspannten Trinkgenuss, das Team von Mountains Goat. So, welches ist jetzt mein Becher? Das ist egal, weil wir haben noch gar nicht draus getrunken. Aber ich sage nochmal schnell was zur Dose. Das Design ist ganz schlicht. Da sind eigentlich nur so Dreiecke, die eben Berge andeuten sollen. In rosa, einmal in Gold schraffiert und dann in beige. Und das vor einem grünen, dunkelgrünen Hintergrund, wo auch nochmal in Goldschrift Mountains Goat steht. Die Dose ist so eine schlanke Dose, oben natürlich das Metallic und der dieser Öffnerhaken ist Gold, also goldfarben. Auch wieder, es passt also alles, also stimmig immer diese Farben. Ja, wie gesagt, sehr edel, fühlt sich auch gut an, dass es irgendwie noch so war. Das ist, glaube ich, nicht direkt aufs Metall, da ist noch was drum. Ja, weiß ich nicht, was das für ein Material ist. Dann ist da noch ein Barcode und ein QR-Code drauf. Und bei dem QR-Code steht auch Scan mich. Da kommt man auf die Seite von Mountains Goat. Das habe ich schon probiert bei unserer letzten Aufnahme. Ja, und im Glas sehr feinperlig. Ja, also fast weiß, ein bisschen so eine leichte Kräuternote, Farbe, so einen leichten Grünstich ist drin. Auch ist auch ein Riechgetränk, also man riecht die Kräuterauswahl. Man riecht auch so ein bisschen, ja, tatsächlich so ein bisschen Wiese, das ist wahrscheinlich das Cannabis. Also sehr nach lecker. Wie vor im Geschmack sehr super. Lecker. Ganz toller Geschmack. Auch ein richtiges Erwachsenengetränk, ist nicht so süß eben auch. Nicht also so süß, gell? Passt nicht zu Limonade, also genau. Ist eben keine, obwohl ich es alleine trinken würde. Ich würde da gar nicht viel anderes dazu tun, weil das schon an sich so einen schönen Geschmack hat und so einen runden Geschmack. Aber es hat nur 5,7 Gramm Zucker, liegt also damit unter der Zuckergrenze für Limonade. Ja. Ja, Sie sagen natürlich auch, dass sie das einzige wirklich legale Cannabisprodukt sind, weil es kein THC enthält und kein CBD. Das heißt, man kann das auch in den verschiedenen Ländern verkaufen, sondern also es hat jetzt keine berauschende Wirkung oder sonstiges mit dabei, sondern sie haben jetzt den Cannabis einfach nur als Geschmacksträger mitgenommen. Ja, ja. Und uns nicht um jetzt da auf den nächsten Hanftrink oder Hanfkult da jetzt irgendwie aufzusteigen auf den Zug. Ja. Und es ist eben ganz anders als die typische österreichische Kräuterlimonade, der Almdudler. Ja. Der Almdudler ist ja sehr, sehr süß. Ja. Und dieses ist gar nicht süß. Wie gesagt, mit den 5,7 Gramm Zucker, die bemerkt man im Grunde gar nicht. Das Ganze ist sehr, schmeckt wirklich, wie soll man sagen, schmeckt wie eine Erwachsenenlimonade. Ich habe es ja schon mal gesagt. Also eben nicht süß, sondern ja, mit einem komplexen Geschmack, so einer leichten Bitternote, aber eben auch Zitrus. Also, ja. Ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut als Standalone-Getränk. Also es muss nicht unbedingt als Filler genutzt werden. Nee, man kann es sehr gut trinken. Man muss auch denken, es ist auch ein Premium-Produkt. Also pro Dose 250 Milliliter werden schon 2,49 Euro fällig. Also es ist schon auch im oberen Bereich. Aber es ist halt auch ein sehr edler Drink, der als 1 Cent pro Milliliter. Ja. Ja, ja. Ja. Der das schon. Ist ein toller. Ja. Ein toller Geschmack. Also mir schmeckt das. Mir auch. Da braucht man nichts anderes mehr dazu. Mhm. Das ist schon im Grunde ein echter Longdrink. Ja, finde ich auch. Es ggab natürlich auch diverse Cocktails mit dem Drink. Wir haben ja auch einen gemischt bekommen. Genau. Und so ein bisschen, das war so ein bisschen ging so ein bisschen in Richtung Aperol Spritz, also ja, vom Geschmack her, was uns da gemischt wurde. Genau, es wurde uns gemischt ein Vertugo, genau. Mhm. Und zwar ist drin 6 Zentiliter Wermut Red, dann 250 Milliliter Alpentonic, also eine Dose. Und genau, ein Slice of Orange und Eiswürfel. Und in der Kombination schmeckt es wirklich sehr, sehr gut und sehr frisch auch. Ja. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, wir hatten auch die Gelegenheit natürlich mit Lisa zu sprechen über ihr Produkt und ihre Idee dahinter. Und ich würde sagen, ja, lass uns mal das Interview abspielen. Ja. Auch da nochmal zu unserem Setup. Wir waren halt, wie gesagt, mit unseren Podcast-Devices vor Ort, haben mit kleinen Nierenmikrofonen, die als Headset agiert haben, das Ganze aufgenommen, also auch mitten auf dem Event. Das heißt, man hat ein bisschen Atmo mit dabei, aber ich glaube, die Tonqualität ist bis dato wirklich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, Lisa, leg mal los. Ja, wir sitzen jetzt im Urban Garden. Das ist ein Bereich auf dem Event, was quasi auf einer Empore in Halle 18 ist. Und ich sitze aber zum Glück nicht alleine am Tisch, an so einem schönen, sondern ich habe hier die Lisa bei mir. Hallo Lisa. Hallo. Woher kommst du und was ist dein Produkt? Genau. Ich bin herzlich willkommen. Auch danke, dass ihr oben bei uns sitzt jetzt im Urban Gardening Bereich. Ich bin die Lisa. Ich komme ursprünglich aus München. Mhm. Also ich bin tatsächlich auch eine Deutsche, aber lebe schon seit über 10 Jahren nicht mehr in Deutschland. Mich hat's nach Österreich verschlagen. Okay. In die schöne Alpenregion. Und habe mit einer lieben Geschäftsfreundin von mir, der Julia, ein Produkt entwickelt, was auch aus der Alpenregion kommt und sich ganz viel eben mit dem Thema der Natur um Salzburg herum beschäftigt. Okay, ja. Genau, das ist nämlich auch diesmal unser Schwerpunkt, ist ja so Filler und Non-Alkoholik. Und darum habe ich bei den Young Guns gesehen, es gibt einen Alpentonic. Ja. Wie kommt ihr denn darauf, ein Just Another Tonic auf den Markt zu bringen? Ja. Was ist die Idee dahinter? Also Tonic grundsätzlich, weil wir ein Produkt entwickeln wollten, was eben in die bittere Richtung auch geht. Mhm. Sind aber ziemlich schnell darauf gekommen, dass es ja auch schon auch sehr viel am Markt gibt. Ja. Die Julia und mich, das muss ich auch dazu sagen, verbindet schon über 3 Jahrzehnte Erfahrung auch in der Getränkebranche. Wir haben schon immer in der Getränkebranche gearbeitet, sind quasi wirklich auch im Thema drin. Mhm. Wissen, was so für Trends kommen, wissen, was so der Markt auch verlangt, beziehungsweise was auch in Zukunft einfach das Must-Have ist. Und da war für uns ganz klar, weg von der Süße. Ja. Das Thema Zucker ist auch in aller Munde. Es gibt inzwischen ja auch schon Länder, die gewisse Zuckersteuern haben. Ja. Davon sind wir vielleicht auch nicht mehr so weit entfernt. Und wir persönlich sind auch einfach Fans davon, wenn eigentlich Produkte nicht übersüßt sind. Und im Zuge dessen eben das Produkt, was wir jetzt hier entwickelt haben, das Alpentonic, war uns eben auch wichtig, dass wir ein bitteres Getränk mit wenig Zucker auf den Markt bringen. Wie viel Zucker ist denn drin? Was habt ihr denn reingemacht? 5,7 Gramm. Okay. Und es ist tatsächlich wirklich um die Hälfte weniger Zucker als in herkömmlichen Tonics. Ja. Liegt auch daran, dass wir wirklich sehr hochwertige Rohstoffe und Inhaltsstoffe verwenden. Die meisten sourcen wir auch aus der Region, beziehungsweise aus Österreich. Vom Geschmack und von der Qualität wirklich sehr hochwertig, dass wir auch gar nicht viel Zucker brauchen, um quasi das zu übertünchen. Mhm. Genau. Okay, und die erste Sorte Alpentonic ist Cannabis Melisse. Wie kam dann auf diese Kombination? Also ich muss dazu sagen, vielleicht noch, also unsere Basis des Alpentonics, darum, weil du auch vorher gefragt hast, sind wir gerade ein bisschen abgeschweift, sind eigentlich bittere Alpenkräuter. Ja. Also das Thema Alpen spiegelt sich quasi im Tonic wieder, weil wir eben aus der Region sourcen. Das sind bittere Alpenkräuter. Bitter auch deshalb, weil natürlich Tonics normalerweise ja Kinin enthalten, was aus der China-Rinde, was aus Südamerika bzw. Südafrika kommt. Ja. Wir haben aber schnell mal gemerkt, dass eigentlich bittere Alpenkräuter bei uns direkt vor der Haustür liegen. Da sind unter anderem das Wermutskraut drin, mit der Edelraute arbeiten wir, mit dem Beifuß, mit dem Stabwurz, um jetzt mal ein paar zu nennen. Ich will jetzt auch nicht die Hörer überfordern. Und der Rest ist natürlich auch Geheimnis noch, ja. Die spezielle Rezeptur. Aber das ist so unsere Basis. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch eine Sorte auch tatsächlich machen mit Melisse und Cannabis. Klar, Cannabis ist jetzt auch in aller Munde, aber wir wollten da jetzt gar nicht unbedingt auch auf den Cannabis-Trend aufsteigen, sondern einfach gesagt, Cannabis ist oft sehr unterschätzt, auch geschmacklich. Und wir sind auch bei den Cannabis, bei der Cannabis-Sorte verwenden wir auch nicht das klassische Hanfsamenextrakt oder Hanfaroma, sondern Terpene. Okay. Also natürliche Terpene aus Cannabis-Profilen. Soll ich kurz ausholen mal zu Terpenen, weil ich glaube, die meisten wissen auch nicht, was Terpene sind. Also Terpene sind die Geruchs- und Geschmacksbestandteile von Pflanzen. Sind enthalten auch in ätherischen Ölen. Das ist letztendlich das wirklich, was man auch riecht. Mhm. Ich finde persönlich, bei einem Wein kommt es immer sehr gut rüber, bei den verschiedenen Weinsorten, dass du oft irgendwie einen Brombeergeschmack hast oder eine Note von Apfel und dann beim Geschmack ja auch nochmal gewisse Noten. Und das sind wirklich die Terpene. Da sind bis zu 3000 Terpene, gibt's in der Cannabispflanze auch, also anderen Pflanzen natürlich auch. Und wir haben quasi ein Profil entwickelt aus verschiedenen Terpenen. Und das rundet das ganze Alpentonic nochmal wunderbar ab. Ja, das harmonisiert wahnsinnig gut. Hanfsamenextrakt hätte nicht harmonisiert. Aber mit den Terpenen, dieser Art von Bestandteil von ätherischen Ölen ist einfach wunderbar, ja, gibt dem Ganzen auch einen guten Körper und geschmacklich einfach sehr harmonisch, ja. Und das Produkt wurde entwickelt zum Purtrinken oder als Mixture und Filler? Oder was hast du so im Kopf gehabt, als du gesagt hast, okay, dieses Alpentonic, gibt es spezielles Pairing oder ist es eher ein Snack? Ja, also ganz bewusst sind wir auch wirklich auf den puren Genuss gegangen. Ja. Auch einfach deshalb, weil wir persönlich, wenn wir auch unter der Woche unterwegs sind, auch mal nicht unbedingt Alkohol trinken und wir einfach uns aufgefallen ist, dass es eigentlich in Restaurants und Bars eigentlich keine schönen Alternativen gibt. Ja. Wir sind halt bei den Softdrinks steigen wir beide halt auf, die Julia und ich, und auch bei Säften, das ist uns meist zu süß und dann gibt's halt leider nicht viele Alternativen und wenn man ausgeht, will man ja trotzdem irgendwie was Besonderes trinken. In Österreich gibt's ja das Soda Zitronen. Ja, genau. Das ist meistens, was ich halt dann immer bestelle. Das gibt's natürlich in Deutschland nicht mal. Und du kannst halt wirklich mit unserem Alpentonic, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Wir haben der Gastronomie auch jetzt das Alpentonic in die Hand gegeben, weil auch einfach du viel draus machen kannst. Also allein mit einem Schuss Zitronensaft noch und einem hübschen Garnishing macht es einfach schon viel her. Ja. Und es ist trotzdem was Besonderes, ja. Und darum haben wir ganz klar gesagt, okay, dieser pure Genuss steht schon im Vordergrund, aber gleichzeitig auch haben wir gemerkt, dass unser Produkt viel Potenzial hat, auch als Mixer bzw. Filler. Und da haben wir auch unseren Barman, den Stefan, mit an Bord geholt. Den haben wir ziemlich früh auch schon in der Produktentwicklung mit reingeholt, weil uns natürlich wichtig war, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, gerade in der Gastronomie, was natürlich auch funktioniert. Ja. Weil was bringt uns das, wenn die Barmänner damit nicht arbeiten können? Ja, ja. Und der hat mit uns gemeinsam auch ganz tolle Signature-Drinks entwickelt. Die bieten wir eben auch hier an der Bar an. Da seid ihr auch herzlich willkommen, dann was zu probieren. Und ja, genau. Darf man es dann, ob dann, wenn kein Kinin drin ist, Tonic nennen? Ja, dürfen wir Tonic nennen, aber eben Alpentonic. Okay. Also nicht Tonic Water, sondern Alpentonic, genau. Okay, verstehe. Ja. Okay, was ist da die Price Range für das Produkt? Wo kann man es kriegen und was für Märkte zieht ihr? Genau, also unsere zwei Hauptvertriebskanäle sind einmal Horeca, also wirklich Gastronomie, Hotels, Bars. Aber genauso auch E-Commerce, also Online-Shop. Wir haben eben auch einen eigenen Online-Shop gelauncht, auch jetzt gerade aufgrund der ganzen Pandemie. Es ist halt auch schön, das ein bisschen selber in der Hand zu haben und haben halt auch gemerkt, dass wir Bestellungen wirklich auch schon aus der Nicht-Alpen-Region bekommen. Ja. Und genau, darum haben wir halt eben da eine gute Verfügbarkeit und genau, und von der Horeca her, unsere Hauptmärkte sind jetzt erstmal Deutschland und Österreich, gerade mal die Alpenregion. Sind aber, wie gesagt, jetzt gerade im Markenaufbau und das braucht natürlich eine Zeit. Wir suchen auch nach guten Partnern, mit denen wir das, und so wählen die auch sehr gut aus, die Partner, dass es einfach auch gut funktioniert alles und ja. Und preislich, wo ist es angesiedelt? Preislich, unser offizieller Preis ist im Online-Shop sind 2,90. Pro Dose? Genau, pro Dose. Ist auch, sage ich dazu, ist im Premium-Bereich. Ja. aber auch einfach bewusst, weil wir eben auch hochwertige Inhaltsstoffe haben. Natürlich, genau. Ja. Und es bildet sich halt da dann auch wieder. Genau. Und das Dosendesign ist ja auch recht modern, ja, recht schick. Ja. Wer steht dahinter? Bist du das? Oder? Genau, das haben wir zusammen entwickelt mit unserer lieben Carina, unserer Kreativ-Goatee, wie wir sie auch nennen. Kreativ-Goatee. Da haben wir auch lange dran gearbeitet, also allein schon am Markennamen. Da haben wir uns bewusst auch für einen englischen Namen entschieden, weil wir eben auch international wachsen möchten und es nicht ausschließen wollten. Und uns war es aber auch wichtig, dass wir natürliche Elemente reinbringen, auch aus der Alpenregion. Ja. War aber da natürlich auch die Herausforderung, das nicht zu ja, rustikal zu machen, ja. Zu trachtig, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, weil man ja doch oft die Alpenregion mit Halitriho und Après-Ski verbindet. Und haben halt dadurch eben ja ganz, ganz minimalistisch im Design schöne Alpenzüge reingebracht, aber trotzdem auch in poppigen Farben. Mhm. Um einfach auch ja, herauszustechen natürlich, auch im Tonic-Bereich tatsächlich, aber auch um natürlich auch die junge Zielgruppe anzusprechen. Und mit dem Gold eben noch ein Touch Edel, Premium und genau. Und wie lange gibt es euch jetzt schon? Also wir sind tatsächlich, die Erstproduktion war jetzt Ende März. Okay. Genau, und seit 3 Jahren arbeiten wir aber schon an dem Projekt, wo das alles entstanden ist. Wirklich diese ganze Markennamenfindung mit dem Design und auch die Rezeptur, an der haben wir tatsächlich 2 Jahre gearbeitet. Das ist, glaube ich, viel Arbeit, Ja, vor allem, weil es sehr komplex ist mit den ganzen Kräutern. Und hier auf dem Event bist du das erste Mal als Ausstellerin? Genau. Warst du schon mal hier sonst, also auf dem Barkonvent, als Besucherin? Oder? Ja, wir waren auch schon mal hier quasi als Besucher vor einigen Jahren, weil es ja doch in der Getränkebranche das Event ist. Und jetzt natürlich als Aussteller. Wir wollten letztes Jahr auch schon dabei sein, waren dann aber nur digital dabei. Ja. Und einfach mal anzuteasern und zu schauen, eben erste Kontakte zu knüpfen. Und jetzt dieses Jahr freuen wir uns halt wirklich auf unsere, eigentlich ist es tatsächlich unsere erste Live-Veranstaltung. Okay, cool, Also das erste Mal unsere Mountain Scout wirklich live vor Ort, vielen Menschen vorzustellen. Und wie findest du die neue Location? Du kennst ja deine Station als alte Location. Wie findest du das hier in der Messehalle? Ich glaube, für uns hier oben im Urban Gardening trifft es sehr gut. Also ich finde, der Bereich hier auch mit den großen Fensterflächen spricht uns sehr an. Ja. Auch die Halle per se hat ja viel mehr Licht, Tageslicht. Ja, ja. Ist für mich jetzt schwer zu sagen, wie es den anderen Ausstellern damit geht, weil natürlich viele auch wirklich komplett im Nachtbetrieb bzw. im Barbetrieb ist, wo ja meistens alles dunkel ist und viel mit Lichtern gearbeitet wird. Aber für uns wirkt es sich sehr positiv auf die Grundgesamtstimmung, glaube ich, aus, dass halt viel Tageslicht hier ist. Und wir hatten auch gestern, das war ganz toll hier, der Sundowner mit den schönen, wunderschönen Sonnenstrahlen, die dann hier quasi wirklich genau hier reingeschienen haben. Und das ist halt auch genau das, das muss ich mir auch noch dazu sagen, so was wir auch vermitteln wollen mit unserer Marke, auch wirklich diese Lebensfreude mit Genuss. Und das sowohl halt auch in der Natur als auch im urbanen Bereich, das irgendwie in Einklang zu bringen. Und dafür steht auch die Ziege, weil die Goat, das ist ja eigentlich die Bergziege, die auch symbolisch eben auch für diese Keckheit und Leichtigkeit steht. Okay. Und das wirklich passt hier sehr gut für uns. Ja, super. Ja. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke auch. Bis dann. Tschüss. Dank. Da sind wir wieder. Ja. Ja, also auch quasi ein Corona-Produkt, was hier entstanden ist. Ja, in der Corona-Zeit entstanden, aber das ist ja doch, also es hat jetzt nichts direkt mit Corona. Nee, natürlich, aber in der Corona-Zeit auch weiter gegründet worden und auch erweitert worden. Dementsprechend, ist es auch toll, dass sich da Leute auch trauen, in den Zeiten, wo die Bars zu haben, dann noch ihre Produkte und ihre Ideen zu verwirklichen. Ja. Ja, dann hatten wir noch das Interview mit Ihrem Kollegen. Genau, da ging es natürlich dann nochmal, das kam halt so zustande, dass ich nochmal nach den Terpenen gefragt habe und dann sagte sie, aber da haben wir doch einen Spezialisten. Genau. Und dann kam der Lebensmittel Chemie-Nerd und hat uns alles erzählt über Terpene und das war dann nochmal ein richtig langes Interview, das ich dann geführt habe. Du hattest ja das andere geführt, wir haben uns daher abgewechselt. Und ja, das war, fand ich sehr aufschlussreich, weil ja mir das Zugang geschafft hat zu einer Welt, die ich sonst nicht so kannte. Also die Welt der Terpene und der Geschmacksstoffe, das war für mich neu. Genau, und ich muss auch sagen, dass Konstantin Handke, der halt der Interviewpartner war, auch so ein richtiger Nerd ist. Ne? Er ist auch da vielfältig auch in der Barszene unterwegs und uns da halt auch ganz, ganz toll auch nochmal anschließend nach dem Interview nochmal zwei tolle Fakten nochmal erzählt hatte, der also wirklich sehr, sehr hohes Wissen hat. Ja, wir nutzen natürlich hier das Wort Nerd in positiv. Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, das sei jetzt irgendwie hämisch gemeint. Oder nee, gar nicht. Also sehr respektvoll. Ja, ja, hören wir uns doch einfach mal an. Genau, ich würde sagen, Konstantin, und los geht's. Okay. Ja, wir sprechen hier mit dem Konstantin, der auch für Mountains Goat arbeitet, das Alpentonic aus Österreich. Ja, und Konstantin, du bist Experte für Terpene. Ich bin Experte für Wein und für Wein. Auch im Wein sind Terpene drin. Und somit sind wir auf dieses Thema gekommen, dass vielleicht diese doch recht fruchtigen Akzente in einem mehr oder weniger herben Getränk relativ gut zur Wirkung kommen könnten. Ja, also vielleicht mal kurz, was sind Terpene überhaupt? Terpene sind letztendlich chemische Verbindungen, die einen Geruch auslösen. Das heißt, in jeder Pflanze, in jeder Frucht oder auch, ich sag mal, in Getränken zum Beispiel, sind Terpene die aromatischen Bestimmer. Und somit gibt es Terpene, der Name kommt von der Pinie oder Terpentin letztendlich, weil es jetzt der Harz der Pinie ist, was eben so stark riecht, dass man da im Prinzip gesagt hat, was ist denn da eigentlich dahinter, für was können wir das nutzen? Ja? Und Terpene sind ein ganz, ganz großer Bestandteil eben auch von Weinen, von Cannabis. Ja? Dort haben wir halt eben gedacht, dass wir diese verschiedenen Aromen zusammenführen können. Ja, und warum gerade Cannabis? Ich meine, Wein, okay, klar, das liegt vielleicht nahe bei einem Getränk, aber Cannabis ist doch eher dann ungewöhnlich. Ja, also Cannabis, wir haben nach einem Weg gesucht, der dafür eigentlich bestimmt war. Jeder möchte THC erlauben und jeder möchte CBD erlauben. Also so die Volksmeinung. Ja, es ist aber so, dass wir einen Weg gefunden haben, die Vorteile einer Cannabispflanze zu nutzen, ohne in irgendeinen Graubereich reinzurutschen. Ja, und somit eigentlich wirklich das Produkt Cannabis für die Küche als auch für Drinks zugänglich zu machen. Jetzt gibt es ja ganz viele Terpene. Wie kriegt man denn jetzt das Richtige raus oder die richtige Mischung? Wie macht man das? Ja, das ist Erfahrung und Trinkvergnügen. Ach so. Es ist tatsächlich so, man muss ein bisschen sensorisches Verständnis haben. Man muss wissen, wo man hin möchte, also was man damit bewirken möchte. Und man muss auch gewillt sein, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und zum Beispiel gibt es verschiedene, ich sag mal, Sensorikdiagramme, die für verschiedene Terpenzusammensetzungen oder auch alleinige Terpenen existieren. Das heißt, das muss man sich vorstellen, das ist wie so ein Hexagon oder ein Oktagon oder sowas, ja, wo im Prinzip an den verschiedenen Ecken verschiedene Geschmäcker stehen und je nachdem, wie stark dieser Geruch in diese Richtung ausreißt, ja, wird im Prinzip dieses Diagramm geschrieben. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass er zum Beispiel beim zitronenartigen Geruch sehr, sehr nachgiebig ist, also gar nicht vorhanden ist, dann gibt es dort im Prinzip keine Ausschweifung, keinen Stern, keinen Schritt in diese Richtung, während es im Prinzip dann zum Beispiel nach Pinie einen sehr, sehr starken Drall geben kann. Ja, so, und dann wird es so ein Diagramm eben relativ ungleich, unsymmetrisch ausschauen, weil in die eine Seite Pinie würde ein großer Pfeil im Prinzip entgegenwirken und in diese Richtung mit Zitrone würde im Prinzip eine kleine Kurve entstehen. Ja, also daher kann man eigentlich schon visuell diese verschiedenen Terpenkomplexe auseinanderhalten oder auch zusammensetzen. Und wie hat man sich das praktisch vorzustellen? Ihr sitzt dann da mit so einem Diagramm und guckt, was müssen wir jetzt nehmen? Das passiert im Kopf. Im Kopf passiert das. Das heißt, das funktioniert durch Gerüche, durch Testen, was wir dann machen geschmacklich. Ja? Mhm. Also auch bei der Entstehung dieses Getränkes war es so, wir haben verschiedene Terpene von verschiedenen Cannabispflanzen gehabt, ja? Und eigentlich dann ein Mix zusammengestellt, wo wir dann wirklich gesagt haben, das hat beide Seiten, die wir gerne irgendwie ausführen möchten und benutzen möchten. Ja, also einmal sowohl die fruchtigere als auch erdigere Seite. Mhm, mhm. Und reicht es da irgendwie, sich auszukennen in Geschmacksfragen, also sozusagen Sommelier zu sein? Oder muss man dafür auch mehr in die Chemie einsteigen, wenn man sowas kreieren will? Also ich glaube, man muss ein chemisches Grundverständnis haben, aber es ist alles relativ anwendbare Biochemie. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ja? Aber man muss natürlich, ich sag mal, sensorisch schon eine gewisse Erfahrung haben. Olfaktorisch nennt man das dann auch bewandert sein. Ja? Ja. Das heißt, die verschiedenen Geschmäcker zuordnen, anordnen und miteinander verordnen können. Ja, meine Frage war mehr, kommst du mehr aus dem Bereich Sommelier oder kommst ich du mehr aus dem Bereich... Ich bin Weinbauingenieur. Weinbauingenieur und Winzer. Das heißt... Sommelier hat ja noch mal ein bisschen was nur mit dem Geschmack zu tun, beziehungsweise musst du nicht unbedingt nur wissen, wie das Ding hergestellt ist. Weinbauingenieur macht im Prinzip, es gibt einmal Önologie, das ist Wein machen im Keller. Weinbau wäre der Weinanbau draußen im Weinberg und alles, was dazwischen ist, bleibt dann einem selber überlassen, ob man es mitnimmt oder nicht. Und wenn du Winzer bist, machst du das auch Mach direkt? Mach das auch, ganz genau, richtig. Ja. Darf man fragen, wo, welche Region? Ja, also ich habe ganz lange Zeit im Rheingau gelernt, bei einem ganz, ganz großen Weingut aus der Region. Und jetzt mache ich meinen eigenen Wein. Mein Nachname ist Handke, deswegen heißt es Weinlabel Handgemacht. So gibt es das noch nicht in Europa. Das heißt, ich arbeite mit Weingütern zusammen, betreue den kompletten Weinbau draußen im Weinberg, den kompletten Ausbau im Weinkeller, als auch alles, was dazu gehört, das heißt Design, Abfüllung und Logistik etc. Ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank auch. Ja, ich glaube, jetzt mal etwas schlauer. Hm. Das kann man mal sagen. Was die Terpene angeht und ja, ein Stück weit aus der Produktentwicklung. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan vom Getränk und ja, auch muss man sagen. Von den Leuten. Also ich muss sagen, beide sehr sympathisch, ja. Ganz, ganz tolle Leute. Muss man wirklich sagen. Ja. Ja, dann ziehen wir mal weiter, wie wir das ja auch auf dem Barkonvent gemacht haben. Ja, wo führt es uns hin? Ja, uns führt es uns zu Tonic. Ja, jetzt zu echtem Tonic. Jetzt zu echten Tonic, genau. Also Tonic aus Chinin. Genau. Und zwar eine Entdeckung, auch ein Produktentwicklung aus der Corona-Zeit. Und zwar eine Firma aus Baden-Württemberg. Aus Bayern, genau, aus Süddeutschland. Und die Firma Mistelhain. Und zwar die Firma Mistelhain hat ein Tonic entwickelt, was dafür da ist, um diverse Gins einfach in ihrer Eigenschaft zu stärken. Das heißt, um bestimmte Aromen und Geschmacksnuancen eines Gins nochmal besser herauszustellen und zu betonen. Ja, also das ist natürlich jetzt, wir hatten ja vorhin schon das Wort Nerd, aber hier geht es jetzt wirklich in so einen Bereich, wo Leute wirklich sehr viel drüber nachgedacht haben. Denn man denkt immer, naja, ich mische jetzt hier einen Longdrink oder ich mische einen Cocktail und dann nehmen wir mal Tonic. Ne? Und dann nehme ich das erstbeste Tonic, was mir in die Finger kommt. Und dann sagen manche Leute auch, nee, nicht schon wieder, nicht das 30. Tonic. Nicht die Rewe Hausmarke. Ja. Nimm doch mal was Ausgefallenes. Naja, da nimmt man, da gibt's ja, wir haben ja eine ganze Folge gemacht über Tonics, da gibt's ja verschiedene ausgefallene Tonics. Aber die Frage ist, ob die dann immer auch passen zu dem Getränk. Mhm. Und hier haben Leute wirklich gleich drei verschiedene Tonics gemacht, die unterschiedlich passen, mit unterschiedlichen Geschmacksnoten. Und nicht nur das, die Inhaltsstoffe sind nicht einfach irgendwelche Aromen, sondern die haben die wirklich also mit destilliert. Die Kräuter und so. Und also wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, um wirklich so ein Premium-Produkt zu machen, was wirklich noch den besonderen Geschmack herausbringt beim Mischen. Also es ist schon ein Produkt fürs Mischen, obwohl ich auch sagen muss, die schmecken alle drei so gut, ja, dass man die auch so trinken kann. Also ich weiß nicht, das Tonic ist irgendwie auch, ich weiß nicht, das wird so immer so als Mischgetränk aufgefasst, aber wenn das wirklich gut ist, dann schmeckt das auch alleine gut. Vor allen Dingen sind diese drei unterschiedlich bitter. Genau. Ja, das ist auch nochmal interessant. Und da kann man dann sagen, ja, ich möchte mehr so Zitrus oder ich möchte es eher bitter haben. Also wir vergleichen einfach mal. Genau. Fangen wir doch mal vorne an. Genau, also es geht, wie gesagt, um die Firma Mistelhain aus Regensburg. Auch ein Mini-Startup. Das ist ein Pärchen, was das Ganze gegründet hat. Und die hat, wie gesagt, die Vision hatten, dass sie halt tolle Tonics machen, relativ auch aufwendig hergestellt mit dem destillierten, also mit dem Destillat noch aus den verschiedenen Kräutern. Und sie haben drei Tonics entwickelt. Und zwar, die nennen sich erstmal Ambition, Signature und Trend. Mhm. In dieser Reihenfolge werden wir sie jetzt auch konsumieren und probieren. Und ja, gleich dazu was sagen. Ich fange mal an. Ich habe auch hier eine lustige Geschichte mit Mistelhain. Ich habe ja die Gründer angeschrieben und habe dann gefragt, okay, wo kriege ich denn euer Tonic denn in Berlin? Und sie sagte, gar kein Problem in Berlin, es gibt es im KDW. Und da dachte ich mir, ist ja gar kein Problem, da fahren wir mal kurz ins KDW. Ich bin ins KDW gefahren, in die Abteilung, wo es halt die ganzen Getränke gibt, runtergegangen und gefragt, die Verkäuferin so, ich suche, weil ich erst geguckt habe bei den Tonics und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich in diesen Regal geguckt, wo es so neue Produkte oder besondere Produkte irgendwie gibt. Da gab es auch irgendwie nichts. Und dann dachte ich mir so, ein bisschen komisch. Dann bin ich dann zur Verkäuferin, die da unten stand, gegangen und sagte, naja, ich suche das und das Produkt. Sie sagte, ja, geh nochmal gucken. Dann war man an diesen Orten, die ich schon zuvor besucht habe. Und sie sagte mir so, irgendwie ist das ja nicht da, aber sie hat es schon mal gehört. Und was hat man dann gemacht? Sie hat dann in ihren Computer reingeguckt und festgestellt, so ja, das Produkt ist gelistet, also sollte existieren, aber es war nichts da. Dann ist sie, glaube ich, nochmal ins Lager gegangen und hat geguckt, ob da vielleicht noch irgendein Karton ist, der nicht ausgepackt wurde und dementsprechend das Ganze dann nicht da ist. Und hat mich dann vertröstet, dass sie mir leider nicht helfen konnte. Sie hat mir dann ihre Telefonnummer dagelassen. Ich habe dann ein paar Tage später mal angerufen, weil sie sagte, ja, vielleicht ist noch nicht eingeräumt oder der Karton noch nicht da oder wie auch immer. Und ich soll einfach mal anrufen und dann ihr Bescheid sagen. Und hatte ich dann auch getan. Einige Tage später habe ich dann angerufen und sagte, naja, nach wie vor suche ich das Tonics. Sie sagte, ja, irgendwie schlechte Nachrichten. Sie haben es gelistet, aber irgendwie hatten sie ein Problem mit der Lieferung und dem Händler. Mhm. Und da ja unser Podcast-Termin dann immer näher rückte, dachte ich mir, okay, was tue ich jetzt? Gibt es eine Alternative? Denn einen Webshop gab es von den Kollegen zwar schon, aber da kannst du halt nur richtig große Gebinde kaufen und jetzt gerade zum Probieren war es jetzt eigentlich nicht angedacht, da eine ganze Kiste zu holen. Also habe ich dann die beiden angeschrieben, also habe dann Sören und Alena angeschrieben, habe die Situation erklärt, dass ich meiner vollsten Absicht eigentlich nach zum KDW das kaufen wollte, aber leider nicht möglich war. Wie gesagt, gar kein Problem. Ich schicke euch einfach mal ein Sample zu und hat uns dann freundlicherweise von jedem zwei Stück geschickt, weil hätten wir jetzt angeschmiert gewesen. Vielleicht hätte ich jetzt auch wieder was im KDW bekommen können. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles da gehabt und konnten jetzt quasi dann ja den zweiten Satz quasi heute probieren, nachdem wir ja beim ersten Mal dann leider dran gescheitert sind. Ja, dann lass uns anfangen. Ich habe nochmal ergänzt in unseren Shownotes unter Warnhinweisen Chinin. Ja. Ist nämlich sehr gefährlich. Genau. Quinin ist gefährlich. Also ist auch sehr gut. Es hilft gegen Malaria und möglicherweise überhaupt gegen Viren. Also das ist möglicherweise auch in Zeiten von Corona das Richtige. Aber es hat eben noch andere Wirkungen. Zum Beispiel löst es Wehen aus. Ja. Also es ist nicht geeignet für, also das ist sogar ganz, ganz bei der Informationsseite zu Lebensmitteln. Das Landesgesundheitsamt Bayern steht ganz oben. Schwangerschaft, wehenfördernde Wirkung. Schädigung des Embryos. Dann darf man es nicht trinken bei Tinnitus, warum auch immer. Ich dachte immer, das war noch völlig unbekannt, wie das, wie Tinnitus zustande kommt. Aber jetzt weiß man, Quinin stört. Vorschädigung des Sehnervs. Bei Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Und bei Myasthenia gravis, das ist Muskelschwäche. Und bei Herzrhythmusstörungen darf man es nicht trinken. Also offenbar sind schon geringe Mengen da problematisch. Okay. Naja, also ich habe all diese Dinge nicht, meines Wissens, ich trinke es mal. Genau. Wie gesagt, es hat ja auch was Positives. Es ist antiviral und fiebersenkend. Also wir trinken jetzt das Mistelheinz Das Tonic Ambition. Ja. Das ist das Tonic Water aus Zitrusfrüchten, Destillat. Das merkt man auch gleich auf der Zunge im Mund. Das ist sehr frisch, sehr spritzig. Ja. Hat wirklich eine feine Bitternote, wirklich sehr, sehr elegant. Wirkt auch sonst elegant. Das ist sehr feinperlig auch. Ja. Und hat, bei denen ist ja auch immer, sie möchten ein bisschen mehr Kohlensäurespritzigkeit drin haben, dass wenn du es als Gin & Tonic trinkst und der Drink bisschen steht, also das ist nicht jetzt wie auf Ex aufdringst, sondern auch ein bisschen Zeit lässt bei der ganzen Geschichte, dass die Kohlensäure nicht so schnell verfliegt. Ja. Und da das, dieses Tonic, das Ambition, halt sehr zitruslastig ist, wir werden gleich noch sehen, die anderen sind anders, ist es natürlich auch gut geeignet, wenn man jetzt einen Gin hat, der nicht zitruslastig ist. Also zum Beispiel Gin Mare mit dem Oliven. Geschmack würde da gut passen. Oder auch der Black Pig, der portugiesische Gin mit Eicheln. Denn da fehlt auch das Zitrusartige. Und das wird sich jetzt gut ergänzen. Während bei dem zweiten, das ja etwas kräutiger ist, das kann man jetzt wieder mit einem zitrushaltigen Gin gut kombinieren, wie zum Beispiel dem Gin Sul. Genau. Genau. Das ist so ein Pairing, glaube ich, was wirklich sehr, sehr gut dazu passt. Was hat es ein bisschen für innere Werte? Zucker, 8,9 Gramm. Du brauchst natürlich ein bisschen. Du brauchst natürlich hier Zucker auch ein bisschen als Geschmacksträger. Klar. Und wie gesagt, die Kräuter plus, die, also die Kräuter sage ich schon, die Zitrusfrüchte und die China-Rinde ist quasi auch aus Destillat. Haben sie auch hinzugefügt. Und man kann es wirklich sehr, sehr gut pur trinken. Das ist sehr fruchtig, spritzig, eignet sich super als als Durstlöcher und es ist halt so aromatisch an sich, dass es fast schon ein alkoholfreier Longdrink ist. Gell? Ja. Ich kann mir jetzt auch dazu vorstellen, was sehe ich noch, ein Rosmarinzweig rein, eine Gurke und keine Ahnung, eine aufgespießte Olive on top, weißt du? Und dann hast du im Prinzip auch einen schönen ein schönes Getränk, was halt auch sehr, sehr reichhaltig an eigenständigen Geschmacksnuancen ist. Ja, auch ein Premium-Produkt. Kostet ungefähr auch 10 Euro pro Liter, dass man mal so ein Gefühl dafür hat. Natürlich ein kleiner Hersteller, keine Massenproduktion. Und hat einen sehr, sehr hohen Aufwand, weil sehr, sehr viel Liebe in die Rezeptur geflossen ist und natürlich auch der hohe Aufwand durch das Destillat, um halt wirklich die optimalen Aromen damit einzubinden und halt nicht mit irgendwelchen Kunstaromen oder sonstiges zu arbeiten. Die Flasche ist also von dem Ambition. Mistelhain hat einen klassisches M im Logo und dann sind so die Mistelzweige außen herum. Das Label an sich ist schwarz und dann der Aufdruck ist hier ja, in so einem Silberton gehalten, wo dann drauf steht Mistelheinz, das Tonic Ambition Tonic Water distilled with natural ingredients. Mhm. Und dann hat man quasi dann auf der Rückseite die ganzen Pflichtangaben. Und ja. Mhm. Ist ja sehr spannend. Ich lese gerade nebenbei in der Wikipedia, wie das Chinin gegen die Malaria vorgeht. Das ist ja, es war bis 1940 das ist übrigens das einzige Mittel gegen Malaria. Mhm. Heute gibt es natürlich noch andere Medikamente, allerdings immer noch natürlich noch keine wirklich richtige Schutzimpfung. Da ist man gerade dabei, das soll demnächst soweit sein, aber es ist noch nicht so weit. Aber das, was das Chinin da macht, ist richtig aufwendig. Meine Güte. Also das hilft nicht nur durch die Fiebersenkung, sondern greift tatsächlich ein in das Blut. Und zwar ist es so, dass der Malaria-Erreger das Blut irgendwie auseinandernimmt. Das ist Protein, Globin, und da bleibt dann das Häm vom Hämoglobin übrig. Und da verhindert das Chinin die Biomineralisierung, die dann letztlich zum Tod der Menschen führt. Also das ist tatsächlich ein sehr sehr gutes Medikament bei Malaria in der Tat. Mhm. Und offenbar wäre ohne diese Entdeckung, die ja schon sehr früh stattgefunden hat, irgendwo stand auch, wo das, seit wann das bekannt war, wäre wahrscheinlich die ganze Kolonisation hätte gar nicht stattfinden können. Das weiß man natürlich nicht, ob das vielleicht auch gut gewesen wäre, wenn das nicht so gekommen wäre. Naja, wir probieren auf jeden Fall jetzt das Signature. Vom Design her ist es ähnlich, außer dass der Kopf nicht silber gehalten ist, sondern Gold, und auch die Schrift auf dem schwarzen Etikett ist Gold. Das Signature unterscheidet sich zum Ambition, dass es halt ein mit Gewürzdestillat versetzt ist. Auch da, die China-Rinde wurde dann auch mit rein destilliert. Dementsprechend hat man halt diese leichten, kräutigen Aromen plus halt der Chinin-Geschmack, der halt auch da sehr, sehr deutlich hervortritt. Ja. Ja, ist sehr bitter und schmeckt auch noch zusätzlich so ein bisschen kräuterartig. Ja. Also das ist wirklich was für ein Gin, der Zitrus enthält, oder man mischt es auch mit irgendwie, da tut man noch ein bisschen Limettensaft rein. Ja, so. Irgend sowas in der Richtung, ja. Passt, glaube ich, auch ganz gut mit Wermut. Ja, könnte passen, aber der Wermut hat natürlich eine andere Bitterkeit, aber ja, ich glaube schon. Das kann man machen. Ja, interessant. Mhm. Hat auch 8,9% Zucker und genau. Ja, ist auch dafür, also gerade durch die Kräuternote kann man auch gerne kräftige Gins zum Beispiel nutzen. Auch, es gibt ja auch Gins, die haben ja weit über 40%, 42 bis zu 50%. Und durch diese kräutrige Art besteht auch dieses Tonic auch gegen so einen mächtigen, alkoholreichen Gin in einem Gin and Tonic. Das ist wirklich sehr angenehm, sehr gut. Also passt auch sehr, sehr klasse. Zu was hatten die das eigentlich, was hat man für das Signature vor Ort denn für einen Gin gehabt? Kannst du dich noch dran erinnern? Nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir hatten uns noch so einen bayerischen Gin dazu gegeben. Der passte auch gut. Aber sogar zu dem. Mhm. Und für das dritte hatten sie uns einen. Was hatten sie denn da? Da hatten sie uns auch einen bestimmten Gin dazu gegeben. Schade, das hätten wir fotografieren müssen. Ich habe es auch nicht vergoldet. Ich habe gerade geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Bin nach wie vor sehr begeistert. Ein bisschen viel habe ich mir eingeschickt. Ja. Wir sind ja vorbereitet, wir haben ein Spuckglas, das ist ja nicht genau das Thema. Das werden wir gleich auch noch brauchen. Es gibt gleich nachher noch ganz krasse Getränke. Aber erst wollen wir noch das dritte Tonic probieren und dann spielen wir den Originalton ein und dann machen wir weiter mit den drei anderen. Genau. Mit den Nicht-Tonic-Getränken aus dem Hause Mistelhain. Die sind nämlich auch interessant. Genau. Okay, jetzt kommt das dritte Tonic in der Reihe und zwar das Trent. Ja, das ist ein ziemlicher Allrounder. Ja. Das schmeckt zu fast allem. Also wenn man jetzt gar nicht weiß, welches man nimmt, dann sollte man das Trend nehmen, genau. Auch wieder sehr feinperlig, wir wissen schon warum. Und riecht so ein bisschen bonbonartig, ja. Weil da rote Früchte drin sind. Genau. Das riecht man auch, ist tatsächlich auch diesmal ein richtiges Riechtonic. Ja. Und ich finde, hier ist die Kohlensäure meiner Meinung nach am feinperligsten und steigt auch am schnellsten in die Nase. Mhm. Ja. Und es ist wieder nicht ganz so bitter. Genau. Sehr gefällig. Also das wäre dann auch so ein Solo-Getränk, das ein bisschen, das Signature, finde ich, ist schon ein bisschen kräftig in der Bitterkeit. Ja. Und dieses ist wieder sehr ausgewogen. Genau. Das ist jetzt ein Tonic mit Destillat aus Himbeeren, Erdbeeren. Dementsprechend diese leichte, bärige Fruchtnote. Ich glaube, es hat auch mehr Zucker. Das kann ich gleich mal gucken. Also es schmeckt sehr süß, finde ich. 9,2, also ja. 0,3 Gramm mehr als die anderen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch durch die Früchte, klar, die hat natürlich auch Fruchtzucker und auch süßere Aromen, wie jetzt gerade das Kräuter oder die Zitrus davor. Dementsprechend wirkt es auch etwas süßer, obwohl es halt jetzt auf dem Papier jetzt nicht so viel süßer ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Sommertonic, das kannst du pur auf Eis, erfrischend, sehr gut trinken. Man kann es auch mit einem Wermut ohne Wermut drin, ein Lillet oder so, kann ganz gut dazu passen. Mhm. Oder auch, sage ich mal, die passenden auch Frucht- oder Rosé-Tonics, Gins, die es so gibt. Mhm. Ist ja auch seit 2-3 Jahren der große Trend, ja, dass man die Rosé-Tonics nutzen kann. Das ist natürlich dann die perfekte Kombination für sowas. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, sehr schön. Aber trotz Himbeer- und Erdbeerdestillat ist es nicht so klebrig süß. Nee, das ist nicht. Es hat nach wie vor eine schöne Bitterkeit. Der Fruchtaromengeschmack ist eher so am Anfang auf der Zunge und dann am Ende der Zunge entwickelt sich dann diese leichte Bitterkeit. Und ja, durch die Bitterkeit ist es auch wieder ein Erwachsenengetränk. Mhm. Aber ansonsten ist es schon sehr limonadig. Ja. Also das ist schon was für unseren Partner-Podcast. Also von den drei. Wir dürften nicht ohne das. Genau. Podcasten. Also von den drei Tonics ist es das wirklich, was ich am meisten als Limonade nutzen würde. Aber ist schon ungeheuer erstaunlich, wie unterschiedlich Tonics sein können. Mhm. Ich meine, das sind jetzt wirklich drei wirklich krass unterschiedliche. Also das erste Zitrus lastig, nicht so bitter, das zweite bitter, kräuterig und das dritte ebenso fruchtig und süßlich. Ne? Also ganz anders im Charakter. Das ergibt natürlich wieder schöne Möglichkeiten, gerade für die Cocktail-Szene, ne? Ja. Weil du wirklich ganz unterschiedliche Cocktails dann daraus machen kannst. Genau, man sagt ja auch so, das unterstützt halt auch die, sage ich mal, einfachen Gins, gerade so die britischen Gins, die ja wirklich Maholderbasis sind und nicht ganz so viele andere Botanicals drin haben, sondern wirklich sehr straight sind. Mhm. Das unterstützt halt, das Signature oder das Ambition halt nochmal in ihrer Art, macht dadurch auch den Gin Tonic im Geschmack her auch komplexer und auch vielfältiger. Oder mit einem Ambition zum Beispiel auch, wie wir schon sagten, mehr die komplexeren Gins, die halt mehr Aromen drin haben, werden natürlich da auch nochmal ganz, ganz unbedingt optimal wirklich unterstützt. Ja. Ja. Ja, und dann haben wir auch ein Interview, da habe ich ein Interview mit Alena geführt, habe auch ein Foto auf Instagram verlinkt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich muss mich da vielleicht mal ein bisschen erklären. Wir haben ja oben in diesem Coworking Space ja viele Interviews geführt, weil es A, etwas gemütlicher war und B, auch etwas ruhiger. Wie gesagt, mit unserem Equipment hat es eigentlich kein Problem gemacht. Aber da oben gab es so Sitzsäcke. Und zwar durch vielleicht meine etwas 3 Kilo mehr auf den Rippen musste ich dann auf den einen Sitzsack bin ich dann gegangen und der ist dann quasi, ja, wie soll ich sagen, da war dann quasi, als ich mich draufgesetzt habe, saß ich auf dem Boden und musste mir dann einen zweiten Sitzsack nehmen, um halt dann irgendwie drauf sitzen zu können. Weil Alena hätte sich jetzt nicht auf den zweiten Sitzsack noch mit draufgesessen, also wäre sie dann quasi höher gesessen, aber da wäre sie, glaube ich, nicht hoch und nicht runtergekommen. Hm. Und dementsprechend ist die Interviewsituation etwas komisch. Das heißt, ich gucke ein bisschen von oben herab auf sie, was ich natürlich überhaupt gar nicht tue. Aber es war jetzt einfach nur durch die Interviewsituation. Ja, es sah schon komisch aus. Sah schon komisch aus, genau. Und so ein bisschen wie Louis de Finesse in der, genau. In der Nein, doch, Oh-Szene. Ja, genau. Aber auf jeden Fall habe ich da mit Alena ein ganz tolles Interview geführt, die uns ganz, ganz viel über das Produkt und ihre Idee hinter dem Produkt auch erzählt hatte. Und ich würde sagen, Alena, los geht's. Ja, Tag 2 der Barkonvent und wir sitzen wieder im Palais. Die Sonne scheint und ich habe eine nette weibliche Interviewpartnerin hier. Wer bist du und von wo kommst du, von welcher Firma? Also ich bin die Alena Mehringer. Und meine Firma ist die Mistelhain GmbH und Co. KG. Wir sind Filler-Produzenten aus Bayern, aus Regensburg. Genau, das ist auch der Grund, warum wir euch gefunden haben. Wir haben gesehen, wir sind ja diesmal sehr nicht-alkoholisch unterwegs auf der Barkonvent und haben nach Filler und nicht-alkoholischen Getränken gesehen und haben gesehen, okay, da gibt's wieder einen nächsten Tonic-Hersteller. Und dann haben wir gesehen, okay, es ist nicht nur irgendein Tonic-Hersteller, sondern ihr macht ein paar Sachen anders. Warum habt ihr euch entschieden, Tonic zu machen und was ist das Besondere an eurem Produkt? Die Idee war, den Gin eine Bühne zu geben. Also wir selbst haben sehr gerne Gin getrunken, aber niemals Gin Tonic. Weil das Gin Tonic war uns immer sehr bitter. Und in dem Moment, wo man eine platte Zunge hat mit Bitterkeit, kann man die Botanicals nicht mehr schmecken. Und die Idee war, ein Tonic zu machen, das mild ist und das praktisch die Gins unterstützt in die Entfaltung der eigene Botanicals. Und das ist jetzt nichts Besonderes, einen unterstützenden Tonic zu machen, aber ihr macht im Herstellungsprozess was anderes. Was macht ihr denn anders als die anderen Hersteller? Genau, also wir haben uns Gedanken gemacht, wie man das am besten macht und nach einer sehr langen Überlegung, wie das Geschmack sich entfaltet soll auf der Zunge, sind wir auf der Suche nach jemandem, der das uns zusammenbaut und haben wir schnell festgestellt, dass die großen Aromahäuser nicht die richtigen Partner waren und dann haben wir jemanden gefunden, der mit uns dann die Aromen destilliert. Also unsere Aromen werden alle destilliert, inklusive die China-Rinde. Okay. Das ist natürlich was ganz Besonderes, ein größerer Aufwand auch, als jetzt aus dem, sage ich mal, Chemieregal einfach was zu nehmen. Warum war euch die Methode Destillat denn so wichtig? Was wolltet ihr geschmacklich oder im Produkt denn verankern, dass ihr diese Variante genommen habt? Also letztendlich ist es so, dass in der Herstellungsprozess wir ursprünglich, also ganz am Anfang, hochprozentig sind. Aber danach gießen wir eine ganz große Menge Wasser dazu. Aber irgendwie erinnert sich der Gin, dass irgendwann mal dieses Tonic alkoholisch gewesen ist. Im Grunde genommen sind wir 100-fach weniger alkoholisch als ein Apfelsaft. Okay. Aber eine Kompatibilität ist da. Ja. Also man kann nichts Falsches machen. Und ihr habt 3 Tonic-Sorten auf den Markt gebracht. Wie unterscheiden die sich denn, die einzelnen Tonics? Wie heißen sie und was macht die oder was zeichnet die aus? Wir haben unsere Tonics ganz anders genannt. Wir sind nicht Indian oder Classic. Ja. Also wir haben Ambition. Ambition ist ambitioniert mit ganz viel Kohlensäure und wird aus Zitrus gemacht und passt hervorragend zum leichten Gins. Oder Gins, die nicht so komplex sind in den Botanicals-Aufbau. Zum Beispiel so ein typischer Engländer. Die Engländer, genau. Forward, ja. So ist das. Dann haben wir Signature. Signature sind Gewürze destilliert und passt hervorragend zu stärkeren Gins. Ab 43% Volumen Alkohol bis zum Navy Strength. Und Gins, die sehr komplex sind. Also die deutsche Gins zum Beispiel sind meistens sehr komplex. Sie kombinieren so viele Sachen. Und da sind wir die richtige Antwort dafür. Okay, und der dritte? Und das dritte Tonic ist Trend, wurde so genannt für den Trend von weniger Alkohol und ursprünglich auch entwickelt für die alcoholfreien Spirits. Aber letztendlich ist es ein Joker geworden und passt zu allen Pink Gins, New Western Gins, also die mit Obst drin sind oder Blumen. Passt aber auch zu einem London Dry, kann man machen, und auch noch Wodka, Campari, Lillet, Wermut. Und da werden Erdbeeren und Himbeeren destilliert. Ah, okay. Darum auch diese fruchtigere Note davon. Genau. Die Frauen lieben es. Ich liebe es auch. Und es gibt aber viele Männer, die sagen, wow, top, mein Favorite. Und neben Tonics macht ihr noch drei andere wir Produkte? Haben dieses Jahr haben wir diese Range komplettiert mit Ginger Ale, Ginger Beer und Bitter Lemon. Okay. Und wie unterscheiden die sich denn zu den klassischen? Ihr macht es bestimmt auch wieder ganz anders, oder? Ja, unser Ginger Ale ist sehr elegant. Es ist keine Limonade. Mhm. Es ist wirklich ein erwachsenes Getränk und kombiniert wunderbar mit Whisky. Also Whisky-Liebhaber sagen, bitte nichts zu meinem Whisky dazu, nicht einmal Wasser. Aber trotzdem, für diejenigen, die dafür offen sind, ist diese Kombination wunderbar. Der Whisky-Geschmack ist voll da, aber die kantige Schärfe des Alkohols ist nicht mehr so präsent und das Getränk ist da auch nicht mehr so stark im Alkohol. Unser Gingerbier haben wir komplett auf Chili verzichtet, weil ja. Chili brennt auf der Zunge und das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, wir wollen nur Ginger drin, nur Ingwer. Und wenn man trinkt, ist es nicht scharf auf der Zunge, sondern es wird im Hals warm. Und je mehr man trinkt, desto wärmer wird es, aber angenehm. Also für Winter auch wunderbar. Okay. Und unser Bitter Lemon ist, heißt Heaven. Ja. Himmlisch. ich sage es, das ist mein persönlicher Geschmack. Ich sage, es ist Himmel auf Erden. Es ist sehr frisch, in der Nase sehr frisch, man macht es auf und da kommt dieses Zitronenduft. Und da haben wir Limetten und Zitronensaft, so wie es in einem Bitter Lemon gehört. Aber ja. Wir haben nochmal Zitronengrasdestillat und ein Curaçao-Frucht aus der Karibik mitdestilliert. Also das, was wir am Ende am Geschmack haben, ist wirklich traumhaft. Okay. Und der flockt auch so ein bisschen, weil ihr verzichtet auf euren Produkten überall auf Stabilisatoren und genau. Konservierungsstoffe also, und so weiter. Unsere Produkte haben keine Konservierungsstoffe, keine Stabilisatoren, keine Geschmacksverstärker. Mhm. Genau. Wie lange gibt es euch denn schon auf dem Markt? Also du sagst, ihr habt mit Tonic gestartet und seid jetzt quasi, die drei sind jetzt die Nachzügler. Ja, wir sind gegründet, haben wir tatsächlich im März 2020. Also ganz, ganz jung, also genau, Pandemie-Gründung. Und haben wir dann durch Corona ein bisschen abgewartet und die erste Abfüllung ist erst im Juni letztes Jahres gewesen. Aber mit Corona war alles noch langsam und wir haben dann uns die Zeit genommen, um die weiteren Produkte weiterzuentwickeln. Die sind jetzt dieses Jahr im Juni auf den Markt gekommen. So anderthalb Jahre alt sind wir, ja, und voller Energie. Kommt ihr ganz klassisch aus dem Bereich oder wie seid ihr dazu gekommen? Also mein Partner kommt aus der Lebensmittelgroßhandel. Ja. Und ich bin relativ immer flexibel gewesen, ja, in meinem Leben. Ich war Pilotin in einer deutschen Airline. Okay. Und dann habe ich davor aber Design studiert und bin ich auch fürs Design in der Firma verantwortlich. Ah, okay, darum die schicken Etiketten. Genau. Ja, okay. wo kann man denn eure Produkte kaufen? Was ist so eure Price Range? Also wo positioniert ihr euch? Okay, also zunehmend im Handel, bei gut sortierten Einzelhändler, da wo man gute Gins findet, wird man irgendwann mal auch Mistelhain finden. In Hamburg sind wir sehr gut, in viele Geschäfte, in Berlin, in einigen auch. Wir sind auch in der Gastronomie sehr stark oder zunehmend stark vertreten. Und im Handel variiert der Preis liegt ungefähr bei 1,69 bis 1,99. Okay. Also wir sind im obere Preissegment. Aber noch vertretbar, finde ich. Ja. Okay. Wie kam der auf den Namen Mistelhain und was steckt dahinter? Ja, das ist eine nette Geschichte, finde ich. Also wir waren auf dem Weg nach Hannover mit dem Auto unterwegs und in der Höhe von Thüringen, es war Herbst, also Winter, haben wir viele Mistel an den Bäumen gesehen. Ja. Die Bäume hatten keine Blätter mehr und dann haben wir gesagt, ja, wie soll das heißen, die Firma? Ah, irgendwas Mystisches mit Druiden. Weißt du noch, Miraculix, okay, ja. Der hat in den Wald Mistel geholt, um den Zaubertrank für Obelix zu machen oder für den Gallier. Ja, genau, Zaubertränke. Zaubertränke ist ein gutes Ding. Wir wollen auch Zaubertränke machen. Also wir machen Zaubergetränke. natürlich ist es ein persönliches Geschmackssache. Aber da kommt das Wort Mistel. Und da, wo viele Mistel sind, ist ein Mistelhain. Okay. Also wie Olivenhain, Mistelhain. Ah, okay, verstehe. Genau. Das ist eine lustige Geschichte dazu. Und auf diesem Event, Barkonvent, bist du das erste Mal oder warst du schon vorher mal? Kennst du nur die Location oder kennst du auch die Station? Station waren wir als Besucher 2019. Ja. Okay. Da war unser Produkt noch nicht auf der Welt. Mhm. Und dieses Jahr als Aussteller hier in der Messe. Und wie findest du es? Also die Location und alles drumherum? Das ist eine abgespeckte Version der BCB. Das ist ja durch Corona, aber es ist trotzdem sehr gut gelungen. Und was ich schön finde, ist, dass keiner kommt jetzt mit einem Riesenstand mit 80 Quadratmeter als Global Player. Ja. Alle sind mehr oder weniger gleichberechtigt und das finde ich sehr schön. Ja, ich finde auch, haben jetzt schon viele gesagt, man ist auch in Anführungszeichen als kleines Brand, steht man trotzdem genauso da wie ein großes so Brand. So ist das. Und das ist, glaube ich, fairer. Ja, das finde ich auch. Finde ich auch schön. Und die Location, wie findest du, wie passt die zum Gesamtkonzept? Also man hätte auch in die neuen Markthallen gehen können oder neuen Messehallen. Also ich finde es gut. Also das Station war sehr charmant. Es hat schon einen gewissen Charme gehabt. Ja. Wir sind hier in einer großen Halle. Aber trotzdem, also es ist bunt, es ist viel los, macht Spaß. Ja, super. Uns macht es auch so viel Spaß. Vielen Dank fürs Interview. Ich bedanke mich. Bald. Bis bald. Tschüss. Ja, und auch da sind wir wieder zurück. Und wir haben ja gehört, was es gibt und was sie so treibt. Und uns treibt ja noch, dass wir noch von denen noch drei Produkte haben, die wir noch gar nicht getestet haben. Nachdem wir die Tonics abgeschlossen haben, sind wir jetzt sozusagen bei den Ginger Ale und Ginger Beer. Ja. Und zwar, klar, haben sie natürlich sich auch dabei was gedacht. Und zwar als erstes werden wir das Ginger Royal oder das Navy probieren. Das Royal ist eher so, wie schon der Name sagt, etwas das elegantere, das etwas ausbalanciertere, was halt Ingwer und eine gewisse Schärfe hat. Da wird ja auch viel bei Ginger auch viel getrickst, mit Chili hin und her, um halt eine gewisse Schärfe hinzubekommen und halt, weiß ich, auch sich was am Ingwer was abzusparen und so weiter. Aber nein, hier bleiben sie sich ihrer Qualität und ihrer Philosophie treu. Das heißt, höchste Qualität, die halt dann mit rein destilliert worden ist. Und ich würde sagen, probieren wir mal aus, oder? Ja, gucken wir doch mal. Ja. So, gib mal dein Eiswürfel, ist schon fast weg, ja, ne? Ja, fast weg, ja. Vielleicht können wir noch einen Eiswürfel bekommen. Vielleicht haben wir heute die Möglichkeit, dass der auf sonderbare Art und Weise vom Kühlschrank Eisfach zu uns kommt. Das glaube ich, wir können es mal probieren, ob da vielleicht heute was möglich ist. Ja, also das sieht sehr edel aus, schon durch diese leicht goldene Farbe. Leicht goldene Farbe. Es erinnert so ein bisschen an Champagner. Ja. Auch durch die Feinperligkeit. Riecht es leicht nach Ingwer? Also leicht viel. Ja. Also. Ja. Jetzt habe ich mir so eine ganze Ingwer-Nase genommen. Entschuldigung, das ist nicht das Produkt. Aber es ist eigentlich also im Vergleich zu dem, was gleich noch kommt, ja, ist das ein wirklich harmloses Getränk. Ich habe also zu tief nur eingeatmet. Ja, einatmen sollte man vielleicht nicht so tief. Kommt ja auch Kohlensäure. Säure hoch, also Kohlendioxid. So, jetzt konnte ich es auch mal richtig probieren. Ja, also. Also sehr aparter Ingwer-Geschmack. Auch, glaube ich, ja, fast so eine Art Ingwer-Limonade. Ich denke, es enthält auch entsprechend Zucker. 9,2? 9,2. Kann man so trinken. Ist wirklich eine ganz edle, schmeckt wie eine edle Limonade. Und nur, es ist wirklich nur ein Hauch Ingwer. Es ist nicht schlimm. Das ist jetzt, kommen die Leute in den falschen Hals. Ja, genau. Also es ist auch aus Ingwer Destillat wieder mit dabei. Dadurch hat es wirklich, ich finde, es ist so eine leichte karamellige Note. Ich würde den Ingwer-Geschmack hier in diesem Glas so beschreiben. Du nimmst ein bisschen Ingwer und würdest es ganz kurz karamellisieren in der Pfanne mit Zucker und dann mit dazugeben. Und so eine leichte Note, das hat also so einen leichten Karamell-Ingwer-Geschmack. Ja, es ist ein bisschen karamellig, da hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Und es ist leicht süß, die Süße ist sehr zurückhaltend. Es ist sehr austariert. Ja. Es ist sehr harmonisch. Also wirklich ein ganz harmonisches Getränk. Also könnte sofort mein Lieblingsgetränk werden. Ich bin ja sonst nicht so, also Ginger Ale ist normalerweise nicht so meins, weil das immer sehr süß ist und eben auch Ingwer halt ich. Der Ingwer-Geschmack ist in manchen Ginger Ales deutlicher als hier. Ja, was ich sehr positiv finde, ist, dass die Kohlensäure sehr feinperlig ist. Ich mag ja bei den anderen oder bei vielen anderen Ginger Ales, hast du so Kohlensäurebläschen, die sind gefühlt so groß wie dein Mund. Und das ist dann etwas mir zu hart. Und hier ist es wirklich ganz, ganz elegant. Also sehr elegantes Getränk. Also das muss man wirklich sagen. Darum passt Royal auch sehr gut. Ja, das kannst du wirklich als Ersatz für irgendwelchen Shampoos trinken. Und das steht dem nicht nach. Also muss man wirklich sagen. Genau, also auch da, das Flaschendesign ist in dem, klar, logisch in dem Mistelhain-Look. Und aber hier ist diesmal auch das Etikett sehr golden und in schwarze Schrift drauf. Und sie haben sich bewusst für so ein leicht mattiertes Gold entschieden. Das heißt, es macht nicht so diesen Bling-Bling-Effekt, sondern schon einen auch sehr, sehr edlen. Ja, es ist durch und durch, also es ist wirklich ein Gesamtkonzept. Das Ganze wirkt edel. Jo, dann, ja, dann. Jetzt gehen wir mal quasi auf die andere Seite. Jetzt gehen wir wirklich auf die andere Seite. Jetzt kommt nämlich Ginger Beer. Genau. Und Ginger Beer, der Name sagt es schon, ist natürlich nochmal heftiger als Ginger Ale. Und das ist jetzt ein etwas trübes Getränk, weil da Ginger auch tatsächlich drin ist. In einer gewissen auffälligen Konzentration. Oh, jetzt gibst du mir so viel, das werde ich nicht austrinken können. Ja, man ist sicherlich gesund. Das ist jetzt mal hier, wir haben ja eine lauter Gesundheitswarnung. Ja. Jetzt mal was super Gesundes. Also Ginger oder Ingwer wird ja dann auch empfohlen. Ingwer-Tee bei Erkältungen. Genau. Wird ja alles da desinfiziert, hat so eine desinfizierende Wirkung. Also das riecht jetzt, wenn man dann riecht, ein bisschen nach Gurke, finde ich. Genau, ist auch Gurke. Ach, ist auch drin. Drin. Ah. Ja, ist mit dabei, genau. Für die Abrundung, sie verwenden halt hier natürlich das Ingwer, kein Chili auch zum Nachschärfen oder sonstiges, keine Stabulatoren. Darum kann es auch ein bisschen flocken in der Flasche, das kann passieren, muss aber nicht. Aber sie verzichten halt auf alle anderen Stabilisatoren und Co. Und ich sehe schon, du hast zu kämpfen damit. Ja, mich ist das eine Spur zu hart. Ja, ich probiere mal. Oh ja, sehr angenehm, wird gleich warm im Hals. Ja, wird warm im Hals, in der Tat. Also das ist tatsächlich wieder ein Getränk, wo man gar keinen Alkohol braucht. Ja. Das hat einen Alkoholeffekt ohne Alkohol. Ja. Das muss man wirklich sagen, also das ist unglaublich. Ja, also ganz klar, warum will man so ein Ginger Beer haben? Natürlich zum Purtrinken, aber nicht vergessen, es gibt natürlich ein paar Getränke, die das ja, zu dem machen, was es ist, wie zum Beispiel der Moskau Mule oder allgemein Mules. Oder aber ich denke, die Mules sind gar nicht mehr so im Trend, weil die so alkoholisch sind. Naja. Der Moskau Mule ist sehr alkoholisch. Ja, das schon. Aber man sieht auch verschiedene andere Mules auf den Cocktailkarten. Ich glaube, Mule ist nach wie vor, hat seine Berechtigung in der ganzen Szene. Aber willst du jetzt hier so viel dran kippen? Das hat doch an sich schon einen schönen Geschmack. Klar, Wodka hat jetzt nicht so viel Geschmack, Eigengeschmack, ja. Wenn du nicht was Spezielles hast. Naja gut, das würde natürlich dann zusammengehen, klar. Also Dark and Stormy auch mit dem Rum geht es sehr gut, gell? Darfst du nicht vergessen. Mit dem Wodka passt es natürlich auch sehr gut, aber auch mit einem guten Rum. Es kann, wenn du jetzt ja, aber dann würde ich das Royal nehmen für den Rum. Das Royal ist eigentlich, das hatten wir ja auch so da getrunken. Ja. Das Royal ist ein guter Rumfiller. Mhm. Und hier bei dem, ja, das könnte auch mit rumgehen, aber da das schon so brennt, willst du da nochmal sowas? Ja gut, es gibt natürlich schöne milde Rums. Ich hätte jetzt gesagt, so ein jung Rum, so einen fruchtigen Rum, also so ein zum Beispiel Martinique Rum. So ein wird der, glaube ich, ganz stimmt. Gut dazu passen. Ja, ne? Doch, jetzt, wenn man drüber nachdenkt, so ein Martinique rum. Ich glaube auch, man könnte das Ganze nochmal, mich lacht da gerade da drüben so ein kleiner Spiced an. Auch ein paar Kilometer Luftlinie nur weiter. Ich glaube, ich hole den mal. Mhm. Aha, jetzt gehen wir doch zum Alkohol rüber. Es soll doch heute so eine alkoholfreie Sache sein hier. Keine Alkoholwarnung. Aber kann man natürlich probieren. Und den willst du wirklich? Das ist natürlich wieder unsere geheimen Penninger-Vorräte. Ja, unsere geheimen Penninger-Vorräte. Ich will jetzt mal den Stefan Penninger. Grüße, genau. Mal kurz mal, nur ein bisschen zum Probieren würde ich jetzt mal machen. Mal so ein Dash mit rein, dass wir mal gucken, wie es dann in der Kombination mit dem Navy. Bewusst mit dem Navy ist. Oh, jetzt hast du aber wenig Navy und viel rum. Ich habe gar kein Problem. Ich kann nochmal nachjustieren bei dir. Das ist nicht das Thema. Jetzt tut er mir noch mehr rum. Okay. Ja, aber was jetzt so gut riecht, ist halt nicht richtig. Der Gurkengeruch ist jetzt überdeckt durch den Graphitrum-Geruch. Aber wie verändert sich da auch das Tonic? Man merkt, die Kohlensäure bleibt und dieser Rumgeruch kommt gleich natürlich durch die feinperligen Kohlensäure auch gleich mit hoch. Ist schon lecker. Ja, um das Getränk zu verstehen. Oh ja. Ja, das ist super. Weil jetzt nämlich zuerst die Rumaromen und das Spice schmeckt man durch. Und wenn es dann, und es schmeckt gar nicht mehr nach Ingwer. Ja. Oder nach Gurke. Aber wenn man das dann runtergeschluckt hat und einen Moment wartet, dann kommt das Brennen vom Ingwer. Und die Gurke kommt auch durch. Ja, dann kommt auch die Gurke wieder durch, das stimmt. Ja, das kommt dann durch. Und das haut dann richtig rein. Ja, ja. Weil ja auch der Alkohol da schon war. Ja. Aber wirklich, also schon sagt das. Man versteht, glaube ich, dann die Trägereigenschaften des Ginger Beers dann bedeuten besser. Ja. Doch, jetzt versteht man, was das soll. Ja, das ist wirklich. Und dann ist auch genau das Navy, was ich jetzt nicht weiter genossen hätte. Aber unter diesen Umständen ist es dann doch ganz toll. Mhm. Ja, das kann was. Also ist in der Tat ein tolles Getränk. Ja, nicht schlecht. Und auch sehr haltend im Geschmack. Ja, also der Spice Rum ist irgendwie beständig im Geschmack. Und dazu eben auch der Ingwer ist beständig im Geschmack. Also es hat wirklich eine intensive Nachwirkung. Ich finde, ich habe jetzt ja eine Zeit lang abgesetzt und ein bisschen das im Mund behalten. Nicht nur der Rumgeschmack bleibt im Gaumen, sondern auch natürlich die Schärfe von dem, dem Gingerbier. Ja, ja. Und am Ende der Zunge habe ich immer noch eine kleine Note an Gurke, wo ich mir denke so, das ist dann gar nicht mehr so scharf. Naja, doch. Also ich finde es immer noch sehr scharf, aber es kommt dann eben auch die Gurke durch. Es ist unheimlich interessant, wie die verschiedenen Geschmackskomponenten dann doch noch präsent sind. Mhm. Und wo man es ja jetzt sogar nochmal, wenn jetzt noch den Spice Rum dazu, auch nochmal, da ist nochmal Rumgeschmack, da ist nochmal ein bisschen Alkoholgeschmack, da ist nochmal das Spice drin. Also das ist, ja. Ja, das Navy ist in einer Flasche, die ist so leicht kupferfarben. Das Etikett, die Flasche. Ist das Etikett, genau, ist auch durchsichtig. Die Etikett ist kupferfarben. Auch in so einem, ja, von nicht so ganz glänzend, sondern so ein bisschen matt, auch sehr edel. Und dann, ja, wie gesagt, Zucker habe ich schon gesagt, gell? Nee, hatte ich nicht gesagt. Nee, Zucker hattest du noch. Was glaubst du? Ja, ist noch ein bisschen mehr Zucker drin. Ja, klar. Weil man das ja abfedern muss. Ja, 11%? Ja, 11,9. Ja, 11,9 sogar, ja. Also ist schon wieder fast in der Limonade wieder drin. Es schmeckt, naja, sowieso. Aber es schmeckt überhaupt nicht, es schmeckt deutlich weniger süß als das Royal. Ja. Ja, weil halt, da merkt man eben, es ist nicht der Zucker alleine, sondern ist eben auch das, worauf der Zucker trifft. Ja. Ja, sehr interessant. Ganz spannend von den Eindrücken. Ja, last but not least geht's weiter. Ja, ein Bitter Lemon, auch aus dem Hause Mistelhain. Genau. Und auch interessant, also auch jetzt ist das Etikett grün. Und das sieht auch aus wie ein Bitter Lemon, also leicht trüb. Bitter Lemon ist ja immer so ein bisschen grünlich trüb und das ist hier auch der Fall. Also lässt sich leicht erkennen. Auch wieder sehr feinperlig und man merkt schon diesen Bitter Lemon. Dass es Bitter Lemon ist, kann man auch erriechen. Ganz intensiver Geruch. Das ist richtig so ein Limonengeruch. Oder Limettengeruch, würde ich fast sagen. Genau. Also Bitter Lemon, Bitterzitrone, mit, die Wikipedia sagt, eine mit Kohlensäure versetzte, teinhaltige, milchtrübiges Erfrischungsgetränk, das zu den Bitterlimonaden zählt. Und ja. Sehr schön. Ja. Oh ja. Auch gar nicht so süß wieder, obwohl da sicherlich auch wahrscheinlich wieder 9 Gramm Zucker drin sind. Aber 11,9, also wie vorher 11,9. Auch. Aber es ist gut abgefedert. Ja. Es ist eben auch richtig sauer und richtig bitter. Ja. Denn es ist ja nicht nur die Bitterzitrone, sondern also die Bitterstoffe aus der Zitrusfrucht, sondern zusätzlich auch das Chinin da dran. Genau. Also auch da wieder alles aus dem Destillat raus. Keine Stabilisatoren und Konservierungsstoffe auch nicht drin. Und ja, ich finde das auch sehr, sehr lecker. Sehr angenehm auch die Bitterheit. Also manche gibt es ja auch, wo du trinkst und denkst so, oh, das ist nur irgendwie bitter und scharf. Das schmeckt dann meistens wie, als ob man eine Zitronenschale zu lange drin gelassen hätte und dann wird das so unangenehm bitter, muffig bitter. Aber hier ist das wirklich sehr elegant, sehr rund. Ich finde, im Abgang kommt diese leichte Süße, aber die dann trotzdem noch ganz, ganz zum Schluss von so einer auch leichten Bitternote nochmal eingeholt wird. Und wie gesagt, den Zuckergehalt schmeckt man kaum. Also ist irgendwie sehr erfrischend, also richtig schönes Sommergetränk. Und das Erfrischende bleibt auch irgendwie. Ja. Das hat auch nochmal so einen Bitter-Lemon-Nachgeschmack. Ja. Also ist schon sehr interessant. Sehr gut. Doch, wirklich sehr, sehr gut. Ja, Bestellungsmöglichkeiten über Shop, beziehungsweise auch im Einzelhandel kriegt man die Produkte. Probiert sie aus. Also es ist wirklich, wenn ihr Tonics richtig tolle und Ginger-Produkte kennt und mögt und denkt mal so, naja, es ist eigentlich, im Prinzip schmeckt vieles gleich. Nee. Genau, wer immer gedacht hat, es schmeckt alles irgendwie gleich und ich kann da die Billigmarke nehmen, überhaupt nicht. Also das sind hier wirklich ganz edle Getränke und wirklich ganz hervorragende. Also kann man nur empfehlen. Ja, dann kommen wir zur dritten Station. Genau. Und zwar zu den, ja, Getränken, wo wir leider jetzt eine Flasche zu, also nicht zu wenig haben, aber ich hatte ja von. Welche fehlt uns denn? Das ist Berlin. Was ist das hier? Amsterdam. Das ist Amsterdam, ja doch, das ist schon mal gut. Genau. Die Shanghai fehlt uns. Genau. Die Shanghai fehlt. Es geht hier um Herb Drinks oder mhm. Urban Drinks. Das ist sozusagen ein Ready-to-Drink alkoholfreier Cocktail, der aus einem kleinen Unternehmen aus Holland stammt und so ein bisschen drauf abzielt auf den Markt in den Emiraten. Mhm. Weil, warum ist das so? Weil natürlich da Alkohol und so nicht so erlaubt ist oder nicht gewünscht ist. Sieht man sich halt auch nach erfrischenden Getränken, die halt quasi den Cocktailcharakter haben, aber nicht den ja, Alkohol aus Cocktail. Ja. Und dementsprechend hat sich dann die Firma Herb, speziell, ich suche gerade seine Visitenkarte, ich glaube Jan, Gedanken gemacht. Mhm. Wie kann man denn einen. Ich habe ja mit ihm gesprochen, das hören wir uns gleich an. Wie kann man denn ein Getränk kreieren, was so ein bisschen auch ja, die Exklusivität, auch die Geschmacksnuancen eines Cocktails in einem alkoholfreien Getränk ready to use nutzen kann. Mhm. Alles sieht auch sehr, sehr edel und professionell aus. Schöne Flaschen, die haben sie extra designt. Ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, schöner ist doch, wenn alle die gleichen Flaschen nehmen und Mehrwert. Also diese Flaschen sind auch nochmal ganz kleine Kunstwerke, weil die Beschriftung da so ein bisschen erhaben drauf ist. Das kann man also auch erfühlen. Ne? Also das ist wirklich sehr schick gemacht. Da ist natürlich auch ein QR-Code dabei, der ist auch erhaben. Den kann man auch abtasten. Also wirklich schön gemacht. Und ja, das Problem ist wohl, dass dieser kurze Hals leicht bricht. Genau. Da muss man beim Öffnen sehr aufpassen. Genau. Aber es gibt jetzt in der Urban Luxury Drinks Reihe gibt es. Ja, Luxury, das genau, ist Luxury. Das halt sieht ganz Luxury wichtig aus. Die Kronkorken sind auch nochmal schön bedruckt, ja, auch farbig mit so kleinen Farbbildern drauf. Und auch wirklich für jede Art ein anderes Bild hier. Mhm. Das ist tatsächlich wohl eine Häuserfront in Amsterdam. Und das kann man nicht gut erkennen, aber es sieht aus wie dieses Innere einer Bar. Nehmen wir an, die ist in Berlin. Ja, kann man nicht genau erkennen, was das ist. Also es könnte Berlin sein, ja. Naja, lass uns doch einfach mal. Nee, lass uns doch erstmal das Interview anhören und dann probieren. Das ist vielleicht besser. Genau, machen wir so. Also in dem Fall hast du den Jan interviewt. Ja. Und ich würde sagen, dann Jan, leg mal los. Yeah, hello. I'm here with Jan Flörkens from Herb. Yeah. So, what is your product? My product is it's brand new on the market, only since 3 months. And it's luxury, non-alcoholic, ready to drink. Mm-hmm. So that means you can drink it as it is. Mm-hmm. But because it's really high positioned, so let's say high-end market. Mm-hmm. That means that it has to be beautiful. The bottle is unique. Mm-hmm. You cannot find it anywhere else in Western Europe. We do the marketing together also with the best-selling artist in the Netherlands, but it's selling also very well here in Germany, I know. Mm-hmm. Bram Reinders. Herb is urban, the shortcut of urban. And we have three different types, Amsterdam, a Shanghai, and a Berlin. So, mm-hmm, from here. Yeah, so the Amsterdam one is sort of light yellow. Yeah. Berlin is dark blue, so berry, yeah, berry style. And Shanghai is light. It's the color of a rosé. Rosé. Yeah? So Berlin is red, light, yeah, red. Yeah. If we start with the Amsterdam, I'm from the Netherlands, so I always have to start with Amsterdam, of course. Mm-hmm. Amsterdam, the base of the three drinks is the same. Mm-hmm. So we use concentrate from fruit, and we add some herbs and some urban magic, of course, to make it very nice. What makes it special olive tree are really full in mouth and they have a dry aftertaste. And that's not, you cannot find that often in a non-alcoholic drink. Yeah, that's right. It's not a sort of lemonade, and it is low in sugar. Low in sugar, low in calories. It has only organic cereals. It's vegan, so it's important, of course, that it's high end. But the quality and all the things around the brand, they have to be on the same position. Yeah. So you see, there's no label on the bottle, is only glass on glass, melted. So that's brand new. On the backside, you see also a QR code that goes to the website, but also to the artist. And we can add a lot of more social media on it. So we can tell a lot from the backside of the bottle, in a way. So it's plastic free. Yeah. It's a high position. So on a Friday afternoon, when you go to drink with your colleagues or with your friends, and you do not want to drink alcohol that day, then you feel a little bit like with my water or my Coke. But this, you're one of the on the same level as the people who drink the gin and tonic and the red wine and the white wine. That's right. So, and of course, the price is a little bit the same as a wine, but then you have something on the same level. Yeah. So that's more or less the basic. And because it's very dry in the aftertaste, it's going very well together with food. So food pairing and alcohol-free does not exist in a way. Mm-hmm. But we are making a huge campaign in the Netherlands together with Heineken Sligro to focus on alcohol-free and food pairing. So that's also something new. Yeah. So in a way, a lot of innovative aspects in non-alcohol. And do you see a tendency in the market that there is more interest in non-alcoholic drinks and non-alcoholic drinks for bars too? Yeah, I see that the demand is growing and growing. I did a beer before, was owner of a brand, and so I know the market quite well. We exported to more than 50 countries, and in almost all of these countries, you see a growing demand for low alcohol and alcohol-free products. Yeah. And also in a high positions. So the trend is really going to low alcohol and alcohol free. Yeah. Well, I think so too, and that's why we want to concentrate a bit on non-alcoholic beverages this year, because that seems to be really an important trend. So, can you tell us what is in Berlin and Shanghai? Yeah, the Uniper is Amsterdam. The Berlin, Germany is of course a country of wine and beer. So we used the skin of red grape and wort, the basic of the basic thing for beer. So that's the fight between beer and wine. And that's interesting. That's the Berlin version. Yeah. And Shanghai? And Shanghai, we added on the same base, we added passion flower and senza tea. So you smell the flower when you open the bottle. And you think it's going to be a like sugar, but it's a very dry still. So also very nice product. Same DNA, but very different in taste. And will you stick to these three these three flavors? Or No. Are you going to expand? We go to expand. Yeah. I think that when we go to Dubai, that we have to use golden bottles or something like that. But you know, we are a small company, but we go very fast already. But we have a very international ambition. Yeah. Well, it's really interesting, and it's really some sort of non-alcoholic adult drink, because it's an adult drink, not a lemonade. No, not at all. You can drink it with ice. You can drink it in cocktails. And, you can make it the perfect serve, add some nice items. Mm-hmm. And but you can do a lot with it. Mm-hmm. Yeah. Well, thank you very much. Thank you. Ja, zurück sind wir. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die Idee dahinter. Mhm. Und ich finde ja so ein bisschen auch ihr Motto ganz cool. Your alcohol-free receipt for a sparkling evening. Mhm. Das klingt schon so, dass man sich dann auch problemlos an die Bar setzen kann und sowas trinken kann, ohne jetzt irgendwie der Apfelsaft- oder Cola-Trinker zu sein. Sondern hier hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich was Interessantes zu probieren. Mhm. Ich mache mal die erste Flasche auf. Was möchtest du? Möchtest du als erstes Amsterdam oder Berlin? Ich denke, wir fangen mit Amsterdam an. Okay, fangen wir mit Amsterdam an. Dann kommen wir hier einen Schluck Amsterdam bei dir rein. Einen Schluck Amsterdam bei mir. Also es ist so ein bisschen gelblich. Genau. Und riecht auch schon sehr erfrischend, so ein bisschen nach Apfel riecht es. Also. Genau, enthalten ist Zitrusfrüchte. Mhm. Ja, die Zitrusfrüchte kommen im Geschmack sehr gut durch. Genau. Also richtig erfrischend sauer, ein bisschen. Aber Apfel muss da auch drin sein. Ja, Zitrusfrüchte und Wacholder ist drin. Wacholder. Mhm. Ah, stimmt. Doch, der Wacholder-Geschmack kommt auch leicht durch. Mhm. Genau. Und erinnert an Gin ohne Gin. Ja. Genau, mhm. So ein bisschen, genau. Ja. Also Zitrus und Wacholderbeeren sind drin. Genau, sie sagen so, das ist dann die Translated Version of a Gin and Tonic. Mhm. Das ist quasi, was sie damit darstellen möchten. In einem, sag ich mal, Setup, was halt ohne Alkohol ist und ein bisschen mehr Kohlensäure drin hat und auch sehr, sehr feinperlige Kohlensäure drin hat. Dadurch macht das Ganze wirklich sehr, sehr elegant. Ah, hier, Pampelmusen, Birnen, Apfelkonzentrat. Ich sag doch, Apfel ist da drin. Ja. Und das Bittere kommt vielleicht durch die Pampelmusen. Das könnte sein, ja. Ja. Ach, hier steht es auch noch auf Englisch. Red Grapefruit Pear Apple Juice Concentrate. Auch sehr wenig Zucker, 3,7 Gramm. Mhm. Ja, das glaubt man gar nicht. Nee. Es schmeckt eigentlich sehr ausgewogen, wie die anderen auch. Schmeckt sehr limonadig eigentlich auch, obwohl es ja mehr so ein Longdrink oder Cocktail sein soll. Ja. Nee, dass da wenig Zucker ist, kann man gar nicht glauben. Finde ich auch. Kann man gar nicht glauben, dass da sehr ausgewogen. Dass da so wenig Zucker drin ist. Sehr ausgewogen. Also finde ich ein tolles Getränk. Und es ist auch, ich finde auch vom Geschmack her, ist es, wie soll ich sagen, sehr dicht. Also man merkt halt relativ viel Geschmack in dieser Flüssigkeit irgendwie drin verankert. Das ist ja, es sind eben auch so Bitternoten noch drin. Es ist wirklich sehr komplex. Mhm. Und es ist tatsächlich auch ein guter Ersatz für Alkohol. Ja. Weil man irgendwie doch so eine Geschmacksexplosion hat. Mhm. Ja. Ja, wird, wie gesagt, hat er jetzt erstmal mit drei Produkten begonnen. Und ja, wie teuer sind die? Scheinen ja auch nicht billig keine, zu sein. Ich habe meine keine Preise mich zu erinnern, dass es relativ teuer ist. Also ich habe jetzt auch keine, im Nachhinein keine Preise gefunden. Man kann es auch online nicht bestellen bei ihm. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie man da an das Material drankommt. Wir haben auf dem Event zum Glück dann die Samples mitbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir durch den Transport vielleicht die Flasche auch schon angeknickst war und dadurch der Flaschenhals gegangen ist. Ja. Aber es war halt sehr schade, weil halt die Flaschen durch das Öffnen sich komplett oben zerbröselt hatte und hat natürlich dann die ganzen Splitter im Getränk, das möchte man nicht haben. Ja. Ja, dann nehmen wir mal den Berliner. Genau. Dann, genau, die Berliner Flüssigkeit ist eher etwas rötlicher. Also so, sieht eher aus wie so ein, eigentlich so ein Rosé, ja. Mhm. Und ich würde sagen, dann kriegst du mal ein bisschen von der Berliner Brause. Ja, es hat auch so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Wein. Mhm. Ein Geruch. Das ist aber noch was anderes. Also sie beschreiben auf der Homepage Wine versus Beer. Concentrated grape skins, which from the basis of wine, a touch of virgin grass comes together to create this wonderful deep red variant. Herb drinks has a intense berry grape flavor and exciting in character, perfect for pairing with spicy dishes. Mhm, das stimmt. Das kann man sich gut vorstellen. Ja, das stimmt. Es hat so eine leichte herbe Note, die vom Bier. Das kann man sich schon so ein bisschen vorstellen. Und ja, ja. Rote Grapefruit, Birnen, Apfel und Karottenkonzentrat. Mhm. Zucker, Passionsfrucht und Hopfenaroma. Ja. Ja. Also Wein trifft Bier. Mhm. Hopfenaroma, genau, das stimmt, das ist auch drin. Hochgrasaroma, was immer das ist. Bierwürzekonzentrat, Blaubeerenextrakt. Ja. Ist von den beiden auf jeden Fall das herbere. Mhm. Hat auch 3,75 Gramm Zucker, also der gleiche Anteil. Aber natürlich durch die Zutaten wirkt es deutlich herber. Ja, ja, das stimmt. Es ist schon, also ich finde, Bier trifft Wein, trifft es wirklich, ja. wirklich gut. Mhm. Hat auch so eine leichte, würzigen, doch diesen, ja, Hopfen. Genau, der Hopfen kommt durch. Durch den, genau, deshalb, also es ist auch wieder ein super Getränk und vor allen Dingen eins, wo man den Alkohol auch nicht vermisst. Genau. Weil es relativ, also nicht relativ, es ist sehr komplex. Es ist, wir haben jetzt hier natürlich auch ein paar schöne Gläser mit einem riesen Eiswürfel drin. Ich finde, das Getränk, wenn das so im Glas so ein bisschen schwenkt, macht das so einen leicht öligen Eindruck und trennt die, ja, das, also wird auch wirklich richtig gut aus dem Glas. Ne? Da kannst du auch sagen, hey, du trinkst wirklich ein hochwertiges Getränk. Jetzt in der Bar, wenn du jetzt alkoholfrei unterwegs sein möchtest, dann tut quasi im Standarddrink wirklich nichts nachstehen. Naja, und es hat halt wirklich auch einen sehr interessanten Geschmack, auch einen komplexen. Und so ein bisschen ist er auch anhaltend. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Getränk. Und es ist es wirkt überhaupt nicht süß. Also tatsächlich der Ersatz für Bier und Wein ist schon da. Und vor allen Dingen im ersten Geruch ist es dann eher der Wein, aber wenn man es trinkt, kommt dann eben mehr der Hopfen. Genau, ja, finde ich auch. Ist also auch überraschend. Ist schon gut. Und auch irgendwie erfrischend. Finde ich auch. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Kombination. Ja. Und das dritte ist das Shanghai, das wir jetzt nicht haben. Das ist in der Art dem Amsterdam, glaube ich, ähnlich. Ja, etwas süßere Richtung. Zukommt, also einmal, dass es süßer ist und dass dann eben so exotische Früchte, Passionsfrucht vor allen Dingen, schmeckt man sehr durch. Sencha-Tee. Sencha-Tee, genau. Das ist das Besondere, was jetzt wieder für die, was das wieder ausgleicht. Genau. Und? Also die Süße und das Fruchtige wird ausgeglichen durch den Sencha-Tee. Aber auch durch den Rhabarber, der drin ist. Mhm, der ist ja auch ein bisschen herb-bitter. Ja, aber der ist auch sauer. Also. Genau. Und auch 3,75 Gramm Zucker und die Flasche wirkt eher so nach dem Rosé. Das heißt, also an den Wein eingelegt wäre quasi das Amsterdam ein Weißwein, das Berlin wäre eher der Rotwein von der Optik her und das Shanghai wäre eher der Rosé. Stimmt. Also passt auch. Das ist so ein bisschen der Gedanke auch dahinter. Also wie gesagt, also schön, tolle Flaschen, tolles Design, muss man wirklich sagen. Die machen auch vieles einfach anders und neu. Ich finde es ein sehr, sehr überzeugendes Produkt. Wir haben auch auf der auf unserer Instagram-Seite auch die Bilder verlinkt von dem Stand und auch von den Leuten, die das Produkt auch machen. Das heißt, man sieht ja auch schon an dem Etikett und Co. an dem Stand, dass die halt schon doch, sag ich mal, ihren eigenen Weg gehen, was auch sehr, sehr gut ist. Ja, dann waren wir noch bei einer ganz anderen Geschichte. Und zwar haben wir ja uns noch eine Firma aus Frankreich angeguckt. Und zwar die Andros Group Food Service. Ja. Eine sehr interessante Firma. Die machen alles Mögliche aus, aus, aus Früchten, aus Obst. Genau. Die arbeiten einfach, verarbeiten Obst, veredeln das sozusagen. Mhm. Und also da gibt es alle möglichen Produkte, Marmeladen, sonst was. Also alles, was irgendwie man aus Obst machen kann, machen die. Und sie haben eben dann auch eine Reihe, die sich an Köche und Konditoren wendet, die heißt Chef, wo man halt für die Früchte aufbereitet. Genau. Ja, damit die nicht schälen müssen, damit die nicht irgendwie erstmal eine Rohmasse herstellen können. Und das gibt's dann eben zum Beispiel tiefgefroren. Mhm. Also verschiedene Früchte einfach tiefgefroren als ja. Als Mousse, gefrorenes Mousse teilweise oder ja, als Mousse. Genau. Genau, ja, ja, das Mousse. Und also Fruchtmus und das dann eben auch noch mit Bio-Qualität, das ja. heißt also, ist, dann leicht zu verarbeiten, das gibt es in so, ja, in so Schalen. So Eisschalen. So Eisschalen, fast, die genau. man halt auch gut lagern kann dann im Tiefkühlschrank. Und das hatten sie dann nur noch mal umgefüllt für die Veranstaltung in ja. so Portionierflaschen. Portionierflaschen. Und dann konnten wir das probieren und da haben wir eben diese Früchte dann eben tatsächlich probiert und das war zum Teil beeindruckend. Erstmal der intensive Fruchtgeschmack, ja. den man da hat und dann gab es da ja auch Früchte, die man sonst nicht so kennt. Genau, oder nur teilweise kennt, gell? Wie zum Beispiel Bergamott. Genau. Und das war eigentlich so, was mich da hingezogen hatte, als ich das gesehen hatte. Mhm. Also erstmal natürlich sind Fruchtsäfte immer auch sehr interessant, was sich da auch tut. Also viele halt jetzt mittlerweile Bio, natürlich nicht gezuckert, nicht konserviert und so, sondern wirklich relativ schonend verarbeitet, schockgefrostet, dass halt die Qualität da wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und halt, wie gesagt, auch Früchte, die man zum Beispiel gar nicht richtig transportieren kann, weil sie einfach zu anfällig sind, die man natürlich auch da verarbeiten kann. Um dann dieses Fruchtpüree zu erzeugen, um halt trotzdem die Früchte halt irgendwie ja transportfähig zu haben, um halt daraus Dinge zu machen. Und Bergamott ist natürlich auch sehr selten zu kriegen. Meistens kennen es die meisten eigentlich nur aus dem Earl Grey, der mit Bergamottöl versetzt ist. Ja, das wächst nur an bestimmten Stellen. Genau. Also inzwischen gibt es Bergamott auch aus der Türkei, aber das eigentliche Anbaugebiet ist halt in Kalabrien. Genau, in Kalabrien und da hatten die auch einen, wie gesagt, einen hundertprozentigen Bergamott-Saft, ne, würde ich sagen, genau. So, genau. Das, auch, das war dann, ja, es war auch wieder das Püree eigentlich. Genau. Es war kein Saft, sondern das Püree. Das Püree, genau. Und das haben wir da probiert, also wirklich alles sehr, sehr lecker und konnten dann auch, oder durften es dann anschließend auch mit dem Pierre-Emmanuel Badron ein Interview führen, der ist der Marketingmanager dieser Firma. Und hat uns da auch mitten vom Eingang, habe ich gar nicht so mitbekommen, das war nicht weit weg vom Stand von denen, standen zwei Stühle oder ein Stühle und ein Tisch, wo er ein Interview geführt hat. Und was ich gleich zum Schluss mitbekommen habe, war, das war der Haupteingang zur Mainstage. Das heißt, alle Vorträge, also die großen Vorträge auf dem Event, fanden natürlich auf der Mainstage statt und das war der Ein- und Ausgang. Das heißt, da war wirklich ganz, ganz viel Trubel. Als wir erst da saßen, war es eigentlich relativ ruhig. Und dann als, kurz vor dem Vortrag hat sich das angefangen, natürlich sehr, sehr stark zu füllen. Und dann sind natürlich dann 100.000 Leute, also nicht 100.000 Leute, aber gefühlt sehr, sehr viele Leute an uns vorbeigelaufen. Und wir konnten trotzdem das Interview da wirklich sehr, sehr gut führen. Und Pierre konnte uns einige Dinge zu seiner Firma, also nicht zu seiner Firma, zu der Firma und zu den Produkten erzählen. All right, let's start. Yeah, hello, we are here with Pierre Bardon. So Pierre, what's your product? So I'm working for Andros. Andros is a French family-owned company specialized in fruit processing. So Andros is doing a lot of fruit, jam, juice, compote, fruit dessert. And we've just launched a new solution for professionals. We have already the range of frozen fruit puree. And we are here to introduce what we call the essential fruit mixers. So it's actually a simple fruit preparation made with up to 70% fruit. Added sugar, a little bit of lemon juice and carob just to make it stable in terms of texture and taste because it's a natural product but ambient. Mm-hmm. And this is for bartenders, meant as a filler for cocktails. Exactly. It's a new tool to help all bartenders, mixologues, to help them do their fruit preparation, do their mise en place that they could do before their service. Usually, most of them will buy some fresh fruits or some frozen things and do a quick preparation, do their own cordials or fruit preparation. Here we have their solution, 100% natural. Mm-hmm. And the most important for us is a natural fruit taste. Mm-hmm. Because we don't add any flavoring into our products, mm-hmm. even natural, no flavoring at all. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So, you have introduced that product recently, as I understand. Exactly. But can you say something about the tendencies? Is it that in bar mixing, people want to have less alcohol, want to have other mostly natural ingredients? I think there is a strong interest for them on a few things. First, to have the pure fruit taste. Mm-hmm. Because we all know the world of syrup. Mm-hmm. Syrup is about aromas, is about mm-hmm. sugar. We are here about the fruit. Mm-hmm. So to make and to bring something really natural, like they want to do in terms of taste. Mm-hmm. And the second thing is, with this kind of product, you can balance well your cocktail and to work on the low alcohol trend mm-hmm. and also on the no alcohol trend. Because we see now that, I mean, it's been some time now already that the cocktail offer in some high-end cocktail bars or even restaurants, people want to have their own cocktail even without alcohol, but mm-hmm. something flavorful. Yes. Not something like just a Coke and tonic because they don't mm-hmm. drink alcohol. Why they should not be allowed to get the real cocktail experience? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And is your company sort of on the vanguard, especially in France? Or is that a general tendency that there are more and more products like yours? On our side, for me, we have this kind of unique product because mm-hmm. first, on the fruit content, having up to 70% fruit, less sugar compared to a syrup. We are half sweetened than the mm-hmm. syrup, and we are ambient. So with this kind of fruit level content, and usually you will have frozen or chilled product, but having a shelf stable product, this is quite unique and innovative on the market. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And what kind of fruits, what kind of flavors are there? There was lots of flavors. So for the launch, we work on a strong range already, bringing up to 15 flavors. Oh. So coming from the red fruit, raspberry, strawberry, cranberries, and working also on apricot, yellow peach, William Pear, bringing also some different flavors like rhubarb. Mm-hmm. Quite interesting. And also on the citrus with the lemon yuzu. Mm-hmm. Yeah. We want to bring sweetness mm-hmm. from the fruit, but also bring the bitterness. For example, we have a bitter orange flavor. Mm-hmm. And also work on the acidity with the passion fruit, with lemon yuzu that I mentioned. So always try to balance and to bring the different fruit flavors and the fruit advantages into the cocktail. Mm-hmm. So this is the the selection for the launch, so 15 flavors, and do you think or are you planning on enlarging that? Always, we always have some new ideas, some new fruit mm-hmm. that we are working on, and so I think it will depend first on the market response mm-hmm. and their needs, their demands, saying okay, maybe I want something more even more citrus. Mm-hmm. Or, I don't know, some more local fruit flavor, fruit origins. So we'll see where we're going with that. But we have already a few more flavors that we are working on. Mm-hmm. Yeah. So how do you like the venue? How do you like the meetings, the bar convent so far? So for me, it's the first time at BCB. Mm-hmm. And first of all, I'm quite happy to be here. And to meet people who have been all stuck in our place, in our office or home for so long, and having the opportunity to meet and to discuss with people, to make them try our products, to really talk about the product and share experience. So this is great. And even with this situation, I'm happy to see so many people from many places in Europe. I met people from Greece, from Belgium, from Poland, from many places already this morning. So happy to see everyone is here and I want to meet again. Yeah, thank you very much. Thank you so much. Ja, da haben wir leider keine Samples da, konnten auch nicht mitnehmen, weil, wie gesagt, ist ja stockgefrostet, das wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Schwierig, ja, ja. Aber das, was wir da probiert haben, war wirklich toll, muss man wirklich sagen. Also ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Bergamott ist ein Hybrid aus süßer Limette. Mhm. Ja, sieht das ein bisschen aus. Es sieht ja außen doch eher wie so eine Limette aus. Und der Bitterorange, oder die heißt auf Deutsch auch Pomeranze. Und die Bitterorange hat ja eben auch dieses Öl in der Schale. Es besteht ja vor allen Dingen aus Schale. Ja. Und da kann man eben da kann man eben Parfüm rausstellen. Ich stelle auch mit ganz viel aus viel Parfümherstellung genutzt. Ja. Mhm. Genau, das macht man eben bei der Bergamotte auch, aber die Bergamotte ist dann durch die süße Limette dann auch tatsächlich, kann man da auch Getränke rausmachen. Aber ich sehe gerade hier, also wenn man in der Wikipedia schaut, ist Bergamotte vor allen Dingen für den Parfümrohstoff benutzt, ja. Glaube ich auch. Ja. Aber, steht auch, dass man da auch Liköre und so raus erstellen kann. Genau, das wird ja dann auch noch interessieren in der nächsten Folge. Kann ich schon mal teasern für die nächste Folge. Ja, wir haben dann auch glücklicherweise noch ein Bergamott-Likör probieren dürfen. Mhm. Und auch zum Schluss noch ein bisschen was mitnehmen dürfen davon. Ja. Ich bin auch wieder sehr gespannt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es schmeckt im Detail. Ich weiß, es war nur sehr lecker. Mhm. Das ist das Einzige, was ich noch im Kopf habe, dass es wirklich ein tolles Produkt war. Ja, genau. Also freue ich mich auch schon ganz extrem auf die nächste Folge. Ja, dann sind wir durch. Ne? Ich glaube ja. Ich glaube auch, war jetzt auch eine lange Folge. Ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, Ideen, Anregungen, Beschimpfungen, Mails, Twitter, Instagram, ist alles für euch offen. Wir haben alles probiert zu verlinken. Also lohnt sich auch unseren Kanal zu folgen. Das sind, glaube ich, auch viele Eindrücke von dem Event. Und ich glaube, man sieht auch die Produkte, die wir hier konsumieren. Die haben wir dann auch fotografiert und stellen sie auch da online. Das heißt, da hat man auch nochmal den visuellen Teil des Podcasts. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.